Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Und ins Hundesalon, Marxist kommt in ins Hundesalon. Ja. Hallo. Müsste es nicht Hund-Ens-Salon heißen? Hundesalon-Marxistenjahre. Ja, wir sind immer so pünktlich, das ist wunderbar. Ich begrüße euch am Tag der feinen Küche. Heute ist der Welttag der Kulinarik. Das ist doch eigentlich mal ein Tag, mit dem ich relativ einverstanden bin. Gutes Essen kann ja keiner meckern. Ja. Ich hatte heute Kartoffeln. Die gibt es auch in guten Restaurants, die aber nicht mehr als 3 Sterne kriegen, wie ihr sicher wisst. Kartoffeln sind die tolle Knolle, ist doch gut. Ja, ich finde, mit Kartoffeln kann man praktisch alles machen. Also. Außer Fleisch. Es geht bestimmt auch irgendwie. Ja, oder? Ja, also so ein fleischloser Burger auf Kartoffelbasis wäre mir lieber als ein Sojabasis, muss ich schon sagen. Naja. Rösti-Burger gibt's. Die Meister des Universums werfen ihre Schatten. Nicht mehr voraus, dazwischen sitzt ja erschienen. Ich weiß nicht, ich erinnere mich daran aus der Perspektive eines, sagen wir mal, so 15-, 16-Jährigen, der sich gefragt hat, was die Kinder da mit was für einer Scheiße die Kinder da jetzt wieder spielen und was diese dämliche Fernsehserie soll. Also ich war genauso ein Altersslot zu weit, um mir damals Masters of the Universe anzugucken. Aber trotzdem hat der Scheiß viele Fans und alles, was viele Fans hat, wird kaputt, kriegt ein Remake. Und so ist es auch bei He-Man. Netflix hat sich der Sache angenommen und hat Kevin Smith engagiert, um die Sachen zu schreiben. Der alte Fanboy. Ja, der es war, ist ein bisschen... Der war Fanboy, der war doch so... Ja, ja, okay. Ja, es gibt... Der ist schon so lange dabei, warum macht er jetzt so einen Blödsinn mit He-Man auf einmal? Ich denke mal, dass offensichtlich ist er ja kein Fan. Also er hat, es gibt von ihm auch ähnlich wie von Anita Sarkeesian so ein Video, wo er sagt, ich war nie ein großer He-Man-Fan. Das wird ihm heute auch vorgehalten, klar. Aber das Lustige war ja, dass diverse Quellen, unter anderem Clownfish TV, gesagt haben, ja, in dieser fünfteiligen Serie wird es vor allem darum gehen, He-Man in den Hintergrund zu stellen und den Charakter Teela sozusagen vorne zu installieren, damit Strong Women in dieser Show das Heft in der Hand haben, im wahrsten Sinne des Wortes, weil da geht es ja um Schwerter. Ja, und Kevin Smith hat das vehement dementiert, hat sich groß aufgeregt, hat eine Twitter-Meltdown gehabt. Und jetzt sind die Sachen raus und siehe da, He-Man bzw. sein alter Ego, Prince Adam, müssen nicht nur die Enttarnung ihrer geheimen Identität erdulden, nein, sie müssen auch gleich zweimal sterben, um Platz zu machen für einen starken Platz machen für She-Man oder E-Girl oder... Teela heißt... Achso, She-Man heißt Teela. Ist auch lustig, sie kriegt dann auch so... Es gibt einen Zeitsprung nach dem Tod praktisch von He-Man und nach dem Zeitsprung hat sie dann auch einen coolen feministischen asymmetrischen Undercut. Es ist alles und natürlich ein Sidekick, eine andere Dame, der sie ab und zu romantische Blicke zuwerfen darf. Also es ist alles so, ich glaube, Kevin Smith ist da in was geraten, was er nicht kontrollieren kann. Ich meine, der Mann ist eigentlich dafür bekannt, seine eigenen Stoffe zu machen und kontroverse Sachen zu machen. Und hier hat man ihm, glaube ich, gesagt, Kevin, alles schön und gut, aber kontrovers ist hier nicht. Das einzige Kontroverse, was wir erlauben, ist die Erwartungshaltung der weißen Männer unter den Fans der klassischen Serie zu untergraben. Und das ist jetzt auch nicht nur eine Randmeinung, sondern auch die üblichen Verdächtigen wie Polygon oder IGN jubeln darüber, dass es eine female-centric Storyline hat. Können wir dann He-Man und Masters of the Universe auf den Haufen mit den anderen Franchises legen, die... Ich hätte gedacht, dass ja vielleicht die Werbepartner das erwarten oder so, solche Geschichten dann. Ich kann es dir nicht sagen, ob Hasbro oder wer auch. Das ist eine Netflix-Serie, ne? Also da gibt es ja jetzt keine Werbung zwischendrin oder so. Stimmt natürlich. Ja. Ist ja dann nur für die Abo-Leute. Soweit ich das verstanden habe zumindest, ich habe kein Netflix-Abo. Ja. Und ja, so ist das. Ja, klar. Aber keine Ahnung, ich meine, man weiß es nicht. Es kann auch sein, dass dieser Kevin Smith da in der aktuellen, weil das scheinen ja die alle im Moment von besessen zu sein, von diesem Virus, dass ja angeblich die Frauen bisher immer nur Beiwerk waren und bla bla bla, diesen ganzen Katalog an Ideen, die da irgendwie haben, weswegen man da jetzt beigehen muss und den Leuten mal richtig zeigen muss, dass die ja auch was können und so. Ne? Und sicher, dass sie eigentlich viel besser sind. Und dann, aber anstatt, dass man einfach was Neues macht, ne, das was Neues, das wollen sie ja wiederum auch nicht machen, weil da sind sie alle zu ängstlich mittlerweile. Und Remake ist es ja, soweit ich weiß, auch nicht, sondern eine direkte Fortsetzung soll das eigentlich sein von der alten Serie, von der ich aber auch überhaupt keine Ahnung habe. ich auch nicht. Ja, das Einzige, was man natürlich sieht bei dieser Sache, es gab ja auch schon diesen einen Reboot, ich weiß nicht, ob das auch von Netflix war, wo sie doch diese ganzen Charaktere irgendwie verjüngt haben. Oder das war aber, glaube ich, dann nicht mit He-Man, sondern mit dieser anderen aus diesem Universum da irgendwie. She-Ra. Ja, es gab schon eine weibliche Variante vom He-Man, das war She-Ra. Muss ich jetzt vielleicht sagen, als einziger anscheinend, der die Serie immer gerne gesehen hat, als sehr kleines Kind. Ja, also ich meine, es ist jetzt nicht wirklich so schlimm, es ist einfach nur so total übertrieben, warum. Warum muss man den He-Man zurückbringen, vor allem auch in dem Zeichenstil, der so war, wie es damals war und nicht so dahingekrakelt, wie du es gerade angesprochen hast. Ja, warum kann man ihn nicht als Schwester verkaufen oder sowas, ne? Ja, also ich habe mir das nicht angeguckt, ich werde es mir wahrscheinlich auch nicht angucken. Ich bin ja wahrscheinlich auch nicht das Zielpublikum. Aber es ist einfach wirklich seltsam, warum man das macht. Ne? Masters of the Universe, ne? Das war halt He-Man mit seinem Team Castle Grayskull und ich meine, man hatte einfach die typische, stereotypische Besetzung. Ne? Einer ist ein bisschen lustiger Charakter, der andere ist so ganz ernst und der andere ist einfach, keine Ahnung, doof, aber lustig, wie halt diese Leute immer zusammengestellt werden. Nichts großartig Intellektuelles. Kein großer Verlust, aber einfach unnötig. Warum den erst einführen und dann die alten Charaktere nacheinander töten und dann um den neuen Charakter zu etablieren? Warum? Nee, ich glaube, der Charakter, den diese Teela gab es, glaube ich, schon früher, oder? Müsstest du doch wissen. Ist mir nicht bekannt. Wenn, dann war sie nur ein abstrakter Nebencharakter. Also ich hatte irgendwo beiläufig gelesen, dass die eingeführt werden sollte als der neue Man-at-Arms, also nicht als He-Man. Man-at-Arms halt so ein anderer Charakter, der halt die Waffen hergestellt hat, ne, so quasi, in der Burg. Und wie gesagt, ich werde es mir nicht anschauen, aber vor allem deswegen, weil halt, wie gesagt, die alten Charaktere, die erscheinen dann nacheinander, nur um kurz darauf zu sterben. Warum? Warum das einfach machen? Ja, das ist, es hat so eine gewisse Bösartigkeit, wo ich mir einfach denke, warum macht man sowas? Ja gut, Tannhäuser Geld sagt im Chat, warum? Weil es um die Zerstörung von allem geht, was vorher kam. Und das würde auch zu meiner Idee passen, das auf den Haufen zu werfen mit den ganzen anderen Franchises. Weiß ja, also intellektuell verstehe ich ja, was sie da damit bezwecken und warum es unbedingt eine Frau sein muss. Ja, und ich meine, diese Charaktere, die waren ja auch überdramatisiert dargestellt und halt auch stereotypisch dargestellt. Und ja, also ich kann verstehen, warum die aus dem Weg räumen wollen, aber mit diesem Aufwand. Ja, so Leute wie der Kutscherer sagen ja auch irgendwie, die drehen das dann oder sagen dann, dass da so eine Umdrehung passiert von Mann gleich Frau, Frau gleich Mann und so weiter. Teela ist die Tochter. Das wäre natürlich eine Schädigung davon, ne? Dass man da so eine Wiedergeburt hat, dann als Frau oder so. Ja. Aber das wird ja auch viel kritisiert, eben, diese Darstellung. Julius Hui sagt, Teela war die Tochter von Man at Arms. Ja, würde ja Sinn ergeben, dass sie dann quasi seine Nachfolgerin auch irgendwie wird. Ja, aber der, das habe ich auch in einem Ausschnitt gesehen, den jemand besprochen hat, der wird auch irgendwie degradiert oder muss seinen Posten verlassen, weil er ihr nicht verraten hat, dass Prince Adam He-Man ist. Also es wird von vornherein gleich wieder alles Männliche ist schlecht und steht für alte Strukturen, die aufgelöst werden müssen, etc. pp. Ja, wer das gucken will. Ja, also ich muss sagen, an diese ganze Sache mit doppelte Identität und die Leute wissen nicht, dass dieser Prinz der He-Man ist. Da muss ich sagen, das habe ich selbst als Kind irgendwie nicht so verstanden, dass das tatsächlich so ist. Ja, also so eine Komplexität hatte die Serie gar nicht. Ja gut, klar, Kent hat unbedingt zu der... Schlimm ist, dass die geheime Identität aufgedeckt wurde. Da finde ich schon eher schlimmer, dass sie einfach abgeschlachtet werden. Ja, aber gut. Ja, alle loben übrigens den Zeichenstil. Also die Qualität soll wirklich gut sein. Das ist von den gleichen Leuten, die Castlevania Miniserie gemacht haben. Und ja, es ist künstlerisch sehr schön und deswegen hat es ja auch sehr viele Leute positiv überrascht, dass eine Serie in diesem Stil überhaupt nochmal kommt. Aber war das nicht auch künstlerisch so, dass man da, also Mars, wie erinnerst du dich? Also ich glaube, das habe ich auch nicht angeguckt, weil mir das so billig aussah. Ja, genau. Ja, das war ja im Endeffekt damals auch nichts weiter als ein 25-minütiger Werbespot für Hasbro oder wen auch immer, wer die Lizenz damals für die Figuren gehabt hat. Das war ja noch eine ganz andere Ökonomie sozusagen. Ja, nur das selber innerlich schon auch eine Kritik. Es geht ja erstmal nur um die Zeichnung. Und da denke ich mir schon, dass da auch, ich weiß nicht, ob erstmals, aber doch recht frühzeitig da irgendwelche Standardvorlagen und sowas genutzt wurden. Nee, nicht erstmals. Das war schon immer bei, das hat selbst Disney gemacht. Also die Vorlagen immer wieder nutzen. Ja, da war es bei denen sichtbarer oder die haben mit Standbildern gearbeitet. Ja, gut, das ist auf jeden Fall günstiger. Ist auf jeden Fall günstiger gemacht gewesen, als sagen wir mal jetzt irgendwie. Und das konnte man auch irgendwie sehen, genau. Das glaube ich auch. Ja, aber South Park hat ja irgendwann gezeigt, dass es nicht auf artistisches Können drauf ankommt. Ja, das stimmt, aber ich finde es trotzdem schöner, wenn es schöner ist. Hat ja die Qualität, zumindest bei westlichen Comics, stark nachgelassen. Aber ich muss mal sagen, South Park gucke ich für die eine Sache und einen Hayao Miyazaki-Film gucke ich für die Schönheit und für die Bilder und so. Und deswegen gucke ich ja nicht South Park. Also es gibt schon... Ja, man kann ja einen guten Standard finden, aber wenn die Sachen werden jetzt einfach nur ökonomisch produziert, schauen wir uns mal Rick und Morty beispielsweise an. Ja, von der Story her ja sehr interessant, aber vom Zeichenstil her sehr unaufwendig gemacht. Ne? Wir kennen doch alle, wie heißt das, California irgendwas, Art School Style oder so, dieses Cal-Arts. Ja, ich glaube, das ist auch bei He-Man vor allen Dingen zum ersten Mal so für den deutschen Comic-Zuschauer so Standbilder irgendwie eingebaut waren. Und das fand man, glaube ich, irgendwie billig. Weiß ich nicht ganz genau. Und das ist ja heute auch so, dass es eben bei einem He-Man-Film gemacht wird. Und das ist ja dann auch billig, ne? Natürlich. Ja, also und du hast natürlich recht, irgendwie ein Anime oder eine Sache, wo wirklich so im Vordergrund so steht, was, ne? ist natürlich was komplett anderes, aber man kann ja einen guten Mittelweg finden. Ne? Und mir fallen keine gut gezeichneten Comics ein. Ja, ich meine, Simpsons stechen ja schon positiv hervor. Ja, genau. Die ja, und das ist ja schon relativ unaufwendig. Naja, gut, Hayao Miyazaki, wie gesagt, also und in Japan gibt es schon viel auch Zeug, was guck mal nach Akira oder so. Ja, das ist schon... Ja, gibt ja Qualitätsunterschiede, ne? Naja, gut, aber das ist halt auch der Unterschied zwischen einer Fernsehserie, die ein paar Dollar einbringen soll, und einem Kinofilm wie... Das letzte Einhorn oder der Herr der Ringe von 1978. Dungeons and Dragons, ein weiterer Zeitvertreib weißer, heterosexueller, junger Männer und deshalb auch weiterhin unter Beschuss. Jetzt geht's los. Sie haben es ja nicht nur geschafft es gibt ja verschiedene bestehende Welten sozusagen, wie die Forgotten Realms oder die Dragonlands-Welt oder Ravenloft, bestimmte Settings, bestimmte Spielwelten, und jetzt wird hier angeregt, man solle doch diese Settings in den Ruhestand versetzen und den Platz neuen Settings geben, in denen nicht die klassischen Probleme reproduziert werden, wie zum Beispiel, dass es das Konzept von Rassen gibt oder dass es das Konzept von inhärent bösen Rassen gibt, sagen wir mal Orks oder Drow. Und es wird so viel Weg frei machen für neue Abenteuer und für ganz andere Erlebnisse und neue Spieler und so weiter und so fort. Das ganze ra. One of the biggest setbacks currently in Dungeons and Dragons is the lack of new realms. While the Forgotten Realms and Eberron continue to be the focal points of most D&D-specific adventures, each of these locations has been heavily explored through pre-built and homebrewed campaigns. Also, ja, die Sachen hat doch eh schon jeder gesehen. Wir brauchen jetzt was Neues. Retiring these settings to build a new unexplored realm for 5th edition would allow new classes, races and adventures to be added to D&D, revitalizing potentially stale and overplayed campaigns. Also als ich Rollenspiel gespielt habe, ich spiele es immer noch, haben wir uns immer noch selber ausgesucht, welche Hintergrundwelt wir spielen wollen. Und in den meisten Fällen war das gar keine fertige Welt, sondern was sich jemand ausgedacht hat, weil das eh viel cooler ist, als so eine fertige Welt zu nehmen. Ich finde es trotzdem ätzend, weil im Endeffekt steht hier ja, schmeißt die alten Sachen raus und macht dafür was Wokes Neues. Und soll da eine neue Version kommen, oder wie? Es gibt die 5th Edition jetzt, die hat schon sehr viele, ich spiele die gerade auch gezwungenermaßen. Da können sehr, die das online dann verändern, oder wie? Nee, es geht einfach darum, dass sie halt bestimmte Sachen nicht rausbringen sollen. Also wenn sie sollen jetzt halt nicht weitere Bücher über die Forgotten Realms rausbringen, sondern die Leute hätten lieber Progressivia, wo jeder sein Geschlecht auf Knopfdruck ändern kann. Und halt, der ganze Unsinn halt. Und darum geht's halt. Diesen Weg D&D zu spielen, zum offiziellen Weg zu machen, zum Canon zu machen. Weil sonst könnten sie einfach sagen, warum packt man da dann nicht Progressivia noch dazu zu den Forgotten Realms und Eberron. Nein, sie möchten die alten Sachen rausdrängen, damit vorne im Schaufenster nur noch ihr Scheiß steht. Ja, das Alte muss erst sterben, das hatten wir vorhin schon. Das hatten wir ja auch 2014 schon mal. Ich frage mich, wann endlich der entsprechende Blacklash kommt. Blacklash, genau richtig zu diesem Artikel übergeleitet. Blacklash. Drizzt Do'Urden sei seinerseits ein Dunkelelf aus dem Underdark. Ist eine berühmte Romanfigur in Dungeons & Dragons Kreisen. Ist so, die Drow sind eigentlich eins von diesen klassisch bösen Völkern. Sind einen Bund mit einer Spinnengöttin eingegangen und sind deswegen halt auf der bösen Seite. Und der Drizzt ist halt so ein Einzelgänger, der dagegen ankämpft, dieses Stereotyp zu sein. 1988 ist das erste Buch von R.R. Salvatore erschienen mit diesem Hauptcharakter und seitdem ungefähr genug. Also ich habe Drizzt war nie so mein Ding. Ich habe die Drachenlanze-Bücher gelesen, als ich jünger war. Aber Drizzt selber habe ich auch nicht wirklich, war nie so mein Charakter. Und natürlich geht es hier in dem Artikel darum, dass er schwarz ist. That feature which marks him as a member of an inherently violent and untrustworthy race of elves casts him as the other and invariably sets him at odds with his neighbors. Also wird wieder mal behauptet, weil der gute Mann halt schwarz ist. Viele Grüße von den Schwarzalben aus der nordischen Mythologie übrigens. Weil er schwarz ist, steht er für schwarze Menschen. D&D, like Tolkien, makes race literally real in-game by applying immutable modifiers to character ability score skills and other characteristics. Und Paul B. Sturtevant, ein Historiker, sagt, die Einführung der Rasse des Spielercharakters sei die Ursünde des Rollenspiels, des Fantasy-Genres gewesen. Die Ursünde des Fantasy-Genres war, sich andere Wesen auszudenken als Menschen und ihnen gewisse Traits zu geben. Das war die Ursünde des Fantasy-Genres. Ich würde sagen, ohne diese Prämisse kann das fast nicht existieren, das Fantasy-Genre, aber gut. Sturtevant hat wahrscheinlich, In his essay, Sturtevant writes that the some D&D's earliest art featuring by Drow, the Drow appears directly inspired by edgy portrayals of real-life black actors. Also, man habe nicht nur also die schwarze Haut gestohlen, sondern die Leute, die Bilder damals gemalt haben, haben die schwarze Identität gestohlen, indem sie irgendwelche Bilder als Vorlagen benutzt haben. Later illustrators of D&D products, perhaps more aware of these optics, have made them a purple-black or dusky grey-black. But let's be real, they have black skin. If you can't see the problems with this, I can't help you. Also du hast ein Problem, wenn du da kein Problem mit hast, dass der Typ schwarz ist und dabei noch nie an einen Zusammenhang mit schwarzen Menschen auf dieser Welt gedacht hast. Trotzdem hast du ein Problem, wenn man diesen Historiker fragt. Und deswegen wird der Herr Salvatore jetzt auch nachgeben und sagt, er ist zwar 62, aber er kann die jungen Leute so gut verstehen. Deswegen wird es jetzt drei verschiedene Sorten Dunkelelfen geben. Die einen gut, die anderen böse, die anderen in der Mitte irgendwo dazwischen. Und er wird im nächsten Buch auf diese Geschichte eingehen und wird zeigen, dass es noch viel mehr gibt und alles ganz toll wird, wenn es erst alles progressiv ist. Wer möchte nicht, wenn er ein Fantasy-Buch liest, erstmal über die Sachen nachdenken, die ihn täglich irgendwie plagen? Gute Idee. Ja, kommen wir nun zum Thema Diversität in lokalen WDR-Nachrichtenmagazin. Diese Dame hier hat wohl 27 Jahre lang die Lokalzeit beim WDR moderiert und wurde jetzt entlassen, nachdem sie Kritik daran geübt hat, dass man sie da quasi ja unzeremoniell ausgetauscht hat mit einer jungen, ich glaube türkischstämmigen Frau. Und ja, sie sagt halt auch, dass sie jetzt da jetzt nicht prinzipiell dagegen war, dass die da irgendwie was macht, moderiert oder so, dass sie die auch gefördert hat. Aber sie wirft dem WDR halt eben vor, dass sie das jetzt forcieren würden, dass man solche Leute hat, Migrationshintergrund, ja, dass die jetzt die anderen Leute ersetzen halt, wegen der Diversität. Und die führenden Frauen vom Schirm sollen, Christine Westermann ist jetzt auch zum Beispiel vom Schirm runter. Okay. Ja, kann ich jetzt nichts zu sagen, aber auf jeden Fall in dieser Geschichte, das ist halt der Vorwurf. Und ja, an dieser Stelle muss man halt sagen, ich meine, das Gerede ist ja seit Jahren schon so. Es ist ja seit Jahren so, dass sie bei jeder passenden Gelegenheit darüber meckern, dass die Leute ja zu, ne, dass sie da zu wenig Diversität drin haben, dass das ja das nicht geht und dass das ja nicht richtig abgebildet wird und bla bla bla bla bla. Und natürlich wird da ja nie gesagt, wer da jetzt weg soll oder so, wer da jetzt zu viel ist. Das wird ja immer nur postuliert und die ganzen Leute sitzen da alle und nicken und sagen sich so, ja, ist ja auch nicht prinzipiell falsch, so, ne? Die können ja auch alle was, so die Migranten und so, was ja auch stimmt, aber es nimmt halt niemand irgendwie diesen Schluss dann mal zu sagen, so, ja, hier, wer ist denn jetzt an der Reihe so, wer ist denn jetzt hier zu viel, wer ist denn jetzt hier die Nicht-Diversität, die wir jetzt hier ablösen müssen. Und jetzt ist es scheinbar die Dame hier zum Beispiel. Ja, und genau. Ja, das ist natürlich dann auch wieder verkehrt. Aber ich denke ich mir immer so, ja, was denken sich die Leute denn, ne, was da halt passiert ist? Das ist halt die logische Konsequenz von eurem ewigen Gerede darüber. Ihr wollt es ja unbedingt nicht so haben, dass man irgendwie die Leute, dass man normal irgendwie guckt, wo man einen neuen Moderator mal braucht oder so, oder wer da in eine andere Sendung mal kann oder weiß ich nicht was. Ne, so, das passiert ja nicht, sondern man sagt sich halt einfach nur Diversität. Wir brauchen so und so viel Prozent irgendwie von Leuten mit Migrationshintergrund, vollkommen egal, so was sonst irgendwie ist. Das ist irgendwie so unser höchstes Ziel und ja, dementsprechend kriegt man dann halt solche Entscheidungen. Herzlichen Glückwunsch. Tja, schade, schade. Der kleine Austausch. Der Racial Bias, der steckt überall und deswegen muss man dagegen ja kämpfen. Hier haben wir einen Artikel, hier geht es um eine kleine wissenschaftliche Studie, die auf sehr tönernen Beinen steht. Es ist aber auch im Endeffekt nur ein Research-Projekt gewesen, was ein paar Professoren quasi miteinander interdisziplinär herausgefunden haben, ist unterprivilegierte Leute, insbesondere People of Color, werden von der weißen Mehrheitsgesellschaft dahingehend unterdrückt, dass sie in öffentlichen Lokalen dabei benachteiligt werden, ob sie das öffentliche WLAN benutzen dürfen oder nicht. Und ja, wer kennt das Problem nicht? Das ist ja der Weltuntergang. Naja, ich fand das an sich ganz interessant, weil die, weil das einfach so eine sehr dämliche Prämisse ist. Die eine Professorin hat im Zusammenhang mit einer anderen Forschungsarbeit ein Interview mit einem Studienteilnehmer gehabt. Und der hat sich darüber beschwert, dass er mal bei Starbucks war und er konnte da, musste da sein Handy laden und das WLAN benutzen und dann wurde er vom Manager rausgeworfen und es wurde gedroht, dass die Polizei gerufen wird. Und dann hat die Dame sich an eine andere Sache erinnert, die vor ein paar Jahren in Amerika passiert ist, wo zwei Leute auch rausgeschmissen wurden, weil sie nichts gekauft haben und die Toiletten benutzen wollten. Das hat ja zu einer Gesetzesänderung in Kalifornien sogar geführt, dass Restaurants, dass jedermann alle Toiletten benutzen darf in Restaurants, egal ob es Kunden sind oder nicht. Und ja, die haben direkt ein kleines Paper draus geschustert und können sich ein paar akademische Props und noch ein paar Fördergelder damit abstauben. Finde ich lustig. Was haben sie genau untersucht? Die haben den Zeitraum von 2008 bis 2016 in einem abgesteckten Zielgebiet in Chicago untersucht, in verschiedenen Nachbarschaften mit unterschiedlichen Einkommensniveaus. Und sie haben einfach nur geguckt, okay, das ist der Zeitraum, wo immer mehr Restaurants und öffentliche Geschäfte WLAN zur Verfügung gestellt haben. Und wie hat sich das denn in dem Zeitraum die Anzeigequote entwickelt, dass Restaurants die Polizei gerufen haben wegen sogenannten, ja, wie heißt das nochmal? Es gibt so einen bestimmten Begriff in Amerika dafür, Quality of Life Misdemeanors, glaube ich, also sowas wie Hausfriedensbruch, Vagabundieren, Herumstehen vor Geschäften und solche Sachen. Und wir haben herausgefunden, tatsächlich, es gab einen Trend, dass in predominantly white neighborhoods had a 5% increase in quality of life complaints to the police after restaurants began offering internet access, while other neighborhoods did not. Also über einen Zeitraum von 8 Jahren ein 5% Zuwachs überproportional zu den anderen untersuchten Gebieten. Und daraus kann man direkt folgen, klar, der systemische Rassenhass ist real. Die Leute sind sich ihres Privilegs und ihres Racial Bias nicht bewusst. Und hier haben wir wieder eine kleine Studie, die das untermauern soll mit mehr oder weniger wissenschaftlichen Herleitungen. Ja, so viel dazu. Und dafür hat es zwei Professoren, drei Doktoranden und 5 Research-Mitarbeiter benötigt. Ja, so kann man auch Geld verdienen, nicht wahr? Ja. Das hier ist vielleicht das Schlechteste, was ich in meinem Leben zum Thema Humor gelesen habe. Ein Gastbeitrag im Fokus von Eva Ullmann. Eva Ullmann arbeitet seit vielen Jahren als Humortrainerin. Sie hat in Leipzig das Deutsche Institut für Humor gegründet und ist im deutschsprachigen Raum Deutsches Institut für Humor. Deutsches Institut für Humor. Das klingt wie ein Zwiebeltitel von uns eigentlich. Das ist bald auch ein Ministerium für Humor. Deutsches Institut für Humor. Ich halte es nicht aus. Deutsches Institut für Humor. Die Humorexpertin kann etwas, was nicht viele Menschen können, unterhaltsam sein und gleichzeitig ernsthaft erklären, wie Humor funktioniert. Seid ihr auch schon alle total gespannt auf den, volle Kanne. Auf den Artikel? Erstmal finde ich es super frech, Loriot da oben drüber zu kleben, weil mit Loriot, also ja, Loriot hätte diesen Artikel auch gemocht, aber auch so, also er hätte ihn vielleicht in den Sketch eingebaut oder so. Also. Genauso ist er nämlich. Der Spruch, Bus zu verkaufen, nur viermal benutzt, prägt ein Instagram-Bildchen mit dem Bus der deutschen Nationalelf. Es ist Europameisterschaft und wie das mit dem Humor so ist, es gibt 82 Millionen Bundestrainer und es werden viele Witze darüber gemacht. Über Gewinner, Verlierer, Führungsspieler und versemmelte Torchancen. Viel davon findet in den Fußball-Stammtisch-Messenger-Gruppen statt, unter Kollegen. Soweit, so normal. Eines dieser Bildchen in der Stammtischgruppe zeigt Spieler dunkler Hautfarbe im blauen Trikot der Equipe Tricolore und drunter steht: Wo in Afrika liegt denn dieses Frankreich? Ah, schreibt der erste Kollege, sorry, kein guter Post, protestiert der zweite. Und ein Bild, was in den Stammtischgruppen dieser Welt jahrzehntelang funktioniert hat, löst plötzlich kein Lachen mehr aus. Wo ist auch der Witz überhaupt? Erst rechtlich in Anbetracht der Tatsache, dass nach den verschossenen Elfmetern von England Sancho, Rashford und Saka massiv rassistisch beleidigt wurden, sowie der Altherrenwitz von Christian Lindner aus der Mode gekommen ist, müssten wir dringend rassistischen Humor entlarven. Fühlt ihr euch gut unterhalten? Von der Humorexpertin? Die ist echt Expertin. Ist sie Expertin oder Expertin? Ich weiß es nicht. Nur weil einer was auf einer Witzeseite postet, ist das noch kein Witz. Vielleicht wird die erst nach ein paar Gläsern witzig. Humor steckt in einer Umbruchphase. Humor muss erwachsen werden. Ja, genau. Du hast die richtigen Verbindungen gezogen, Chris. Humor betreibt Pikachu. Die Frau weiß nicht, dass sie schon die zweite nur ist, die das leite Land des Humors bereist. Vorher kam schon Ingrid. Ja. Humor bedeutet das Übertreiben oder Verzerren einer Alltagsrealität. Das ist bei dem Afrika-Witz passiert. Es ist also technisch Humor, aber praktisch finden das viele Menschen nicht mehr witzig. Das ist doch gut so. Denn nur wenn Menschen sexistische, rassistische oder homophobe Witze nicht mehr witzig finden, wird es diese Form von Humor irgendwann nicht mehr geben. Kicher. Ja, und dann geht es darum, dass man es nicht verbieten soll, sondern man muss das entlarven, bla bla, der ganze Kram. Kritisch. Ja, genau das, was passiert ist, ne? Ja, bla bla bla bla. Dann wird gesagt halt, du schwule Sau als Beschimpfung, solange die genutzt wird. Das ist eine Beschimpfung dann. Also. Ja, es ist so schwierig mit der Kategorie. Das ist so. Kann sie nicht richtig unterscheiden, weil sie vom Deutschen Institut für Humor ist. Hier Humor, du. Ja, und dann geht es noch um die Berliner Stadtwerke und ihre Stadtreinigungskampagne und so. Aber ich möchte den letzten Absatz muss ich ganz nochmal vorlesen, weil der ist einfach so schön. Die Kopie kopieren. So geht der Humor der Zukunft. Humor ist immer ein Spiegel der Gesellschaft. Humor kann für kreative Formen von Protest genutzt werden, um besser gehört zu werden. Humor kann beschämen und tabuisieren und entspannen, Trost sein und Scham verwandeln oder Wunden heilen. Die Brauerei Brewdog hatte 2019 die Herausforderung, dass Aldi ihr bekanntestes Bierprodukt kopierte. Statt zu klagen, kopierte Brewdog einfach wieder das Aldi-Bier. Heute beliefern sie den Lebensmitteldiscounter. So geht der Humor der Zukunft. So. Das ist ja voll witzig. Was war der Witz jetzt daran? So Aldi wollte nicht mehr von denen kaufen und jetzt kauft Aldi wieder bei denen. Oder was? Nein, Aldi hat ihr Produkt kopiert und sie haben dann das zertifiziert. Sie haben das. Mann, ich will mir hier nicht Humorlosigkeit unterstellen lassen, aber ich verstehe den Witz nicht. So geht pfiffiger Protest. Lassen Sie uns bei allen klugen Forderungen auf rassistischen Humor zu verzichten, unseren Humor nicht völlig humorlos werden. Lassen Sie uns humorvollen Protest nutzen, um Gehör zu finden. Lassen Sie uns Diskriminierung durch den humorvollen Spiegel deutlicher hervorheben. Wir alle gestalten Zukunft und wir alle gestalten diese Evolution von Humor. Du hast haben sie sich einfach nur verschrieben und meinen eigentlich Tumor. Das ergibt, glaube ich, mehr Sinn als. Also ich finde, die Frau ist eine Stimmungsgranate. Die würde ich auf jeden Fall für den nächsten Junggesellenabschied buchen. Da fliegen die Löcher aus dem Käse. Also. Ja, wenn der spät genug in der Zukunft stattfindet, dann. Dann vielleicht, ja. So geht der Humor der Ich glaube, das hat Zukunft, schon Chris. Nietzsche gesagt. So in 100 Jahren wird man über mich lachen oder so ähnlich. Guck mal, ich Also. meine, so geht der Humor der Zukunft, Chris. Mach einfach eine Brauerei auf, ja, und warte, bis Aldi dein Produkt kopiert. Dann darfst du lustig sein. Ansonsten Und ist es nicht pfiffig. lustig, das ist nur flach. Oder Und pfiffig, ja. rassistisch. Oder Und mit. klassistisch, wenn ich mich über Aldi lustig mache, so eigentlich klassistisch, oder? Ja. Kriegt ihr denn auch staatliche Gelder für ihr Institut oder wie ist das? Ach nee, die hat Kunden irgendwie, hat sie gesagt. Die Das macht so Deutsche Kurse, ne? Institut für Humor. Also sie hat es auf jeden Fall, es ist ein kleines R oben drin. Also das ist dann wohl dann doch auch also richtig ernsthaft. Ja, sie hat sich das schützen lassen. Also ich kann bisher nichts über irgendwelche Sponsoring oder so. Na gut. Wir können ja irgendwann mal uns die Seite des Humorinstituts mal anschauen, wenn wir mehr Zeit haben. Ja. Wenn wir mal zu gute Laune haben, meinst du? Das hast du jetzt gesagt. Also ich habe sehr gelacht beim Genuss des Artikels. Ja, Chris, den hattest du auch gepostet. Wer will was dazu sagen? Ja, also das ist ein Artikel von Judith Bassert, in dem sie nochmal was aufgreift und nachrecherchiert, was auch in ihrem Buch drin steht, nämlich mit diesem Blue-Eyed Workshop. Und da hat sie jetzt hier auch nochmal geschrieben, dass es da jetzt wohl auch Schulungen für die Polizei und Schulungen für die Bundeswehr hier gibt mit diesem Blue-Eyed Workshop, wo dann quasi ja Leute halt, die blaue Augen haben, dann dargestellt werden als irgendwie minderwertige Personen und denen dann so ein Kragen angeheftet wird, um damit irgendwie darzustellen, dass die irgendwie anders sind und dann müssen die auch auf irgendwelchen unbequemeren Stühlen sitzen und so. Und das Ganze soll sich dann natürlich übertragen auf die Erfahrungen, die halt schwarze Menschen in unserer Gesellschaft machen, was aus meiner Sicht halt vollkommener Schwachsinn ist. Weil also so was dahin konstruiert ist, ja, das müsst ihr auch so dahin konstruieren, weil hinterher habt ihr dann nur so Sachen wie, ja, ich wurde gefragt, wo ich denn herkomme und mir wurde gesagt, dass ich ja gut Deutsch sprechen würde oder so. Und das stellen sie dann gleich mit solchen Geschichten irgendwie, wo die Leute halt richtig irgendwie so, ja, nazimäßig irgendwie drangsaliert werden oder so. Absichtlich. Und das soll dann irgendwie das Bewusstsein dann schärfen oder so. Aber ja, es ist halt komplett übertriebener ideologischer Bullshit. Und aber weil das halt antirassistisch, das Label Antirassismus natürlich trägt, wird das natürlich bei uns in Deutschland ganz groß gefeiert und hochgehalten und das findet man alles richtig und ist Diversität, dieses Unternehmen, was das irgendwie macht, das nennt sich auch die Diversity, irgendwas mit Diversity. Ja. Hast du noch was oder habe ich schon Ja, alles das ist irgendwie gesagt? nicht, das ist auf jeden Fall nicht die vielbesungene strukturelle Rassismus oder so, glaube ich. Sondern das ist nochmal ein anderes Thema. Und ja, das muss auch extra begründet werden, sozusagen. Das ist ja eigentlich nicht möglich. Also Bullshit. Was ich wissen will, werden in diesen Workshops auch so wichtige Themen behandelt wie ist Camouflagefarbe schon Blackfacing oder geht das noch? Und solche Sachen. Ich hoffe, das spielt da auch eine wichtige Rolle. Ja, kann Übergriffig ja ist nicht das, glaube sein. ich. Nur weil man im Schlamm robbt, dass man sich irgendwie braun anmalt, deswegen, ne? Also, so viel ist ein Leben nicht wert. Bitte. Ja, bisher, also es gab halt noch keine Reaktionen darauf. Mich würde ja mal interessieren, was ja die Leute dazu sagen. Aber das Einzige, was ich gelesen hatte, war vom Zietelmann. Hier von dem Rainer heißt das, glaube ich, Zietelmann, bei Twitter halt ganz normaler Mensch, jetzt kein Politiker oder so, aber halt FDP-Mitglied und hat auch ein bisschen Geld und so. Und böser, böser Kapitalist, der Bücher drüber schreibt, warum Kapitalismus so gut ist und der stört sich ja an solchen Sachen. Aber unsere wunderbaren Progressiven und so weiter und so fort, eine gewisse Frau M. aus Hannover hat auch gemeint, dass das doch alles richtig und gut ist und so, dass die Leute da irgendwie ja, nur mal merken, was irgendwelche Leute erleben oder so, was war vollkommen noch Humbug ist, was erlebt niemand in Deutschland. Wir ziehen hier nicht durch die Gegend und machen die Leute fertig. wegen irgendwelchen Charakteristika, die die haben, das tun wir hier nicht. Außer natürlich in Ja, auch. solchen Workshops. Auch wenn die da so sagen, die Blauäugigen mussten Plakate vorlesen, auf denen zum Beispiel stand, wir können nicht zulassen, dass Blauäugige in Deutschland unsere Sozialsysteme ausnutzen. So eine arbiträre Entscheidung wird ja hier gar nicht getroffen, im wahren Leben, sondern die Frage ist, können wir uns mit unseren Sozialsystemen das leisten, wenn immer mehr Menschen einwandern, die sie auf lange Frist in Anspruch nehmen? Und das ist eine ganz andere Frage, ob das für Blauäugige oder für Grünäugige oder für keine Ahnung wen, sondern das ist ein reales Problem, das hier mit Rassismus weggezaubert werden Ja, und soll. das wird ja auch nicht gesagt, einfach so über die Leute aufgrund von unveränderbaren Charakteristikern, sondern das wird gesagt über Leute mit Veränder mit den Leuten, die das machen und nicht mit allen möglichen anderen Leuten, die das nicht machen. Nur weil die zufällig genauso braun sind wie die oder deren Eltern irgendwann mal eingewandert sind, ganz normal oder so, zur Arbeit oder was weiß ich nicht was. Also das wird vielleicht auf irgendwelchen Foren gemacht oder so, aber wo sie ja immer darauf hinaus wollen, ist, dass es gesamtgesellschaftlich ist und strukturell und keine Ahnung wie was. Und was ich auch nicht ganz verstanden habe zu diesen Dingen, haben halt auch manche Leute auf Twitter, das kam eher so aus dem sozialdemokratischen Milieu, dazu hatte ich dazu gelesen, so nach dem Motto, ja, wenn euch das stört, so dann nehmt ihr halt nicht dran teil an diesen Sachen, wo ich mir aber wieder denke, wenn die das an Schulen machen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so einfach da funktioniert. Nehme ich jetzt mal nicht dran teil oder so. Und wenn sie das bei irgendwelchen Behörden machen, dann ganz sicherlich auch nicht. Also das ist ja jetzt nicht so, das ist ja jetzt kein 0815 Arbeitgeber oder so bei der Bundeswehr und bei der Polizei. Das ist ja kein normales Angestelltenverhältnis, was die Leute da haben. Und ich glaube nicht, dass man sich dem da so einfach konsequenzlos entziehen kann und sagt so, nee, ich nehme da nicht dran teil oder so. Also. Finde ich ein bisschen blauäugig. Darf Haha. man da als Schüler eigentlich auch die Leute ständig anbrüllen und Nazi, Nazi, Nazi, Tätergeneration, Kartoffelallmann und so? Darf man die auch so reizen dann? Oder muss man die Klappe halten und erdulden? Das verstehe ich jetzt nicht ganz, wie du das meinst. Also als Seminarteilnehmer musst du, glaube ich, die Klappe halten und alles erdulden, sondern alles andere wäre Ja, ja aber irgendwie sinnlos. wenn ich in der blauäugigen Gruppe bin, bin ich ja in der Situation, in der sich genau diese Leute immer fühlen. Also dann müsste das ja auch gerechtfertigt sein, wenn ich dann die ganze Zeit Nazi, Nazi, Nazi rufe und mich irgendwie versuche da rebellisch zu. Was ist denn, wenn ich dagegen rebelliere als Schüler oder so? Also der kleine Mars hätte wahrscheinlich irgendwie einen ziemlichen Jetzt, Aufstand gemacht wir bei hatten ja so solche Beispielen. Fernsehexperimente schon gemacht haben, wo sie die Leute dann angeklagt haben nach blauen Augen oder so. Und da gab es ja Leute auch, die sich dann gewehrt haben. Die sind, glaube ich, in dem Fall einfach nur nach Hause geschickt worden. Die Quadrumilf, seine Mutter. Ja, die hat sich auch nochmal geäußert dazu. Man sagt, nein, nicht alle Weißen sollen sich schämen, aber alle Bildjournalisten sollen sich schämen, weil da Halt Das die auch, Fresse aber es ist Bild ganz anderes. sind nicht die rechtsextremen Chatgruppen von Angehörigen der Bundeswehr und Polizei der Skandal, sondern die Aufklärung über Rassismus logisch. Das ist Aufklärung über Rassismus, weil da so ist ja der Rassismus in Deutschland. Ne? Wir rennen alle die ganze Zeit durch die Gegend und sagen allen Leuten, dass sie scheiße sind. Das tun wir ja den ganzen Tag. So ein Bullshit, ey. Also grundsätzlich hast du da ja recht für viele Deutsche, dass wir durch die Gegend rennen und allen sagen, dass sie scheiße sind. Denn sonst wäre die Stimmung in dem Land hier auch besser. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Aber das ist halt Quattro-Milf. Wenn man Ja, erst, wenn man aber sich der Gag an der erstmal. Sache war natürlich, also das, so geht es jetzt hier los, ne? Und dann geht es hier weiter mit. Ich will das jetzt nicht nachlesen bei Bild, aber ist das nicht einfach ein Workshop à la Jane Elliott? Also etwas, das seit den 60ern existiert, kommt das jetzt erst in Deutschland an und dann sagt Frau Kratmo-Milf, yep. Und dann meldet sich derjenige, der es ausgeheckt hat und sagt, no, wir sind vor 25 Jahren von Jane Elliott ausgebildet worden und führen den Workshop seit den Niederlanden, Deutschland, Österreich und der Schweiz durch. Fun Fact am Rande. Am 1. Oktober 2000 hat die Bild am Sonntag einen ganz seitigen Artikel über eines unserer Trainings veröffentlicht. Allerdings hat damals eine Reporterin am Workshop teilgenommen und ist zu ganz anderen Schlussfolgerungen gekommen. Smiley Gesicht. Und dann schreibt hier jemand, als ob es eine Überraschung wäre, wenn die Springer-Presse einfach ohne nachzudenken beide Seiten eines Arguments bedient. Also im Jahr 2000, da war die Judith wie alt? 16? Und ja, aber es ist die Daneben. Springer-Presse, die beide Seiten des Arguments bedient. Ja, und außerdem kann man ja mal beide Argumente darstellen in zwei unterschiedlichen Artikeln des Ja, mal ganz Amerikanischen. abgesehen davon, aber dazwischen liegen mal eben schnell 20 verdammte Jahre, ey. Ist doch nichts. Ja, und vor allen Dingen, das ist die Gruppe, das sind die Progressiven hier, ne? Das sind die Leute, die uns von die ganze Zeit irgendwie immer erzählen, diese ganzen überzogenen Rollenbilder, die wir alle schon lange überwunden gedacht haben, und das Ganze, und ja, wir müssen doch alles verändern und alles muss neu werden und tralala, und jetzt kommen sie hier und drehen sich um und sagen, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir schon seit 25 Jahren. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist das plötzlich ein Argument. Naja, 25 Jahre, genau. Und vor allen Dingen, so viel zum Thema, Ja, ja, es schwappt ist halt irgendwann mal ein rüber. Das kommt dann mal quantitativer in, Unterschied. das kommt Das dann möchte ich mal. an der Stelle nochmal sagen, weil das geht ja vielleicht unter, weil die macht das vielleicht schon seit 25 Jahren, aber früher halt immer nur auf Seminaren, in irgendwelchen Studiengängen und jetzt halt aufgrund von Regierungsprogrammen in Schulen, Polizeilehrgängen, Beamtenlehrgängen, ja, überall. Das ist der quantitative Unterschied. Ich meine, Ja, dass das es seit den merken die 60er Leute Jahren immer jetzt das halt Gleiche erst. ist, ist ja Ja. nichts Neues. Ne? Ja. Ja, und deswegen müsst ihr immer für auf alles vorbereitet sein. Ja, und damit ihr natürlich auch euren weißen Discount mitbekommt, weil wir wissen das ja, ne, wenn wir als Weiße von anderen Weißen kaufen, dann kriegen wir überall Rabatt. Ne, und solche Sachen. Wir müssen einfach mal das weiße Privileg des Patriarchats komplett ausnutzen und deswegen. Holt euch eure White Privilege Card und dann seid ihr überall gern gesehen. Ja, wo diese Card akzeptiert wird. Ist einfach nur ein bisschen Blödsinn, aber einfach nur eine lustige Jüdel hätte Meme-Aktion. das auch gemacht, Ist ne? schon ein bisschen was älter auch, aber ja, ne, finde ich eine lustige, das finde ich eine humoristische Persiflage von diesem so White Privilege exists, ja, und dann hat man eine Karte dafür, um auch wirklich Punkte sammeln zu können und so. Ne? Naja. Ja, und hier sehen wir was, was auch lustig ist, allerdings auf eine ziemlich perverse Art. Und zwar sehen wir hier bunte, was ist das? Das ist nicht die Burka, sondern das andere Ding, ne? Die Vorstufe davon. Aber da steht Hijab doch oder so. Burka Queens auf den Ja. Schildern, also Glaubst könnte du, es schon eine das? Burka sein. Okay. Ich dachte, Burka wäre die, wo die Und aus. auf dem Schild steht auch: My Burqa is my right and pride. Super. My right and pride. Ja. Was, aber ich kann Was? leider, no human is. Ich hab's gerade groß gemacht. Ja, trotzdem. No human is free until we are all free. Und ja, und das andere ist auch nur nochmal das gleiche Schild, okay. Die Burka stehen dann da, Queens. die stehen dann da, oder ist das jetzt eine Verarsche von Leuten, die bei einem Pride-Marsch mitmachen, die irgendwie sich lustig machen, oder? Oder? Sex mit Burka oder wie? Breitmarsch? Ach so. Das ist auch keine, das sind auch keine Araberinnen, keine Musliminnen drunter, oder? Ich weiß es nicht. Aber ich meine, das sind ja die Pride-Flaggen. Also, und hier vorne steht jemand mit einem Kapitänshut auf. Also Also, ist auf jeden Fall in Amerika oder so. es Ja, ist ein eine, ist, bisschen. glaube ich, eine Pride-Veranstaltung. Das stimmt, das machen sie eventuell in Es Araber. könnte auch sein, dass diese fünf Personen wirklich Muslime sind und sagen, ja, das hier ist ein Teil davon. Wir sind mit einem Muslim homosexuell. Keine Ahnung. Und auf dem anderen Bild sehen wir, glaube ich, eine kurdische Kämpferin, die irgendwie versucht, ein Burka-Bild zu zerstören. Ja, das hier ist die queere Bewegung und der Hass auf Israel von Welltower News, von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und es ist der reine Wahnsinn, was sie hier versuchen. Moment Also. mal, meinen die das Israel wo in Tel Aviv über die große Pride stattfindet? Ja, genau, das ist Pinkwashing, wie in diesem Artikel hier zu entnehmen ist. Der Artikel selber ist es natürlich nicht, ne? Klar. Seid ihr Antisemiten, Bellthauer? Naja, also der Witz ist... Es ist Amadeo Antonio, die sehen überall den Antisemitismus, ne? Nee, ich sehe naja, den also der ist ich, da auch. Also der ist da aus meiner Sicht schon. Und in diesem Fall, also der Witz an der Sache ist, sie schreiben hier im Endeffekt über die queere Bewegung und den Hass auf Israel relativ zutreffend. Aber das Ding ist halt eben, dass diese Sache, die sie ja normalerweise immer tun, nämlich alles in einen Topf schmeißen und sagen, Leute, die dies kauften, kauften auch das. Da stellen sie hier fest, dass Leute, die dies kauften, auch das kaufen. Aber das ist dann wieder aus irgendwelchen Gründen egal. Oder das ist einfach nur ein interessanter Aspekt, so, das muss man sich mal vor Augen halten, da müssen die Leute mal irgendwie reflektieren und so. Das ist also nicht dann irgendwie ein Ausschlusskriterium oder so. Oder ein Grund, warum man die jetzt alle abqualifizieren muss und sagen muss, queere Bewegung ist vorbei, könnt ihr vergessen oder so. Oder sind alles Extreme oder so. Also genau derselbe Scheiß, den sie sonst immer machen, der ist hier aus irgendwelchen Gründen nicht gültig. Weil die Sachen, die sie schreiben, sind durchaus zutreffend. Sie schreiben hier über Judith Butler und den ganzen Bullshit, den die so von sich gibt. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch wieder alles richtig, was die Judith Butler irgendwie meint oder so. Das, und dann schreiben sie hier so Sachen, da geht's um hier um Homosexualität und AIDS und dass das ignoriert wurde in den USA. Und dann schließen sie daraus dann plötzlich, dass das ja jetzt hier der Grund wäre, warum wir Querfeminismus und Intersektionalität brauchen und so ein Zeug. Und das ist dann nicht irgendwie den... Und dann reden sie darüber, dass die ja dann von Judith Butler und so weiter dann irgendwie gesagt haben, hegemoniale Männlichkeit und alles ist männlich und bla bla bla. Ja, ey, an der Stelle, da habt ihr auch die Männer gehabt so mit diesem AIDS-Problem. Und das war dann allen egal und die Lösung dafür soll dann Intersektionalität sein und dass wir irgendwie nicht mehr über Männlichkeit nachdenken oder was oder wie. Also... Das ist aber ein ganz schönes Durcheinander. Das ist absoluter Schwachfug. Also das ist wirklich von Leuten, da merkst du mal, wie die in ihrem Hirn halt eben... ne? Und aber das ist dann alles so nach dem Motto, ja, hier ist ja ganz interessant. So, und da gibt ja hier tatsächlich irgendwie Leute, die dann hier diesen und jenen Schritt irgendwie draus ziehen und so. Das finden wir ja nicht so gut. Die sollten da mal drüber nachdenken oder so. Ja, ey, aber bei anderen Sachen, da ist es dann alles wieder eins, ne? Wenn dann irgendwelche Arne Hoffmanns, die kann man dann wieder in den Haufen schmeißen mit irgendwelchen, weiß ich nicht was, Pickup-Artist-Heinis oder sonst irgendwie was, ne? Das ist vollkommen egal, die haben alle dieselbe Ideologie, ne? Und jeder, der irgendwie und Probleme mit Sozialkompetenz hat oder so, ist ein potenzieller Attentäter, weil es ja irgendwelche Leute im Incel-Forum gibt und so weiter. Das ist ja bei denen auch immer alles eins. Ne? So, da gibt es überhaupt keine Abwägung oder so. Da gibt es keine Grauzone, da gibt es überhaupt nichts. Ne? Aber hier haben sie jetzt die Begründerin von der Quertheorie, wo sie selber sagen, das ist die Begründung von der Quertheorie, selber sagen den ganzen Quatsch, den die da irgendwie verzapft und was sie da irgendwie meint. Und das ist dann aber alles, muss man dann wieder differenziert sehen und das ist dann hier und da und jener Aspekt und das ist aber trotzdem dann alles Daseinsberechtigung und so weiter und so fort und die Welt ist immer noch in Ordnung, aber es gibt halt ein paar Leute, die sind ein bisschen crazy. Also, als ich das gelesen habe, habe ich irgendwie gedacht, das ist wirklich so eine der ersten Schwachsinns, also es ist wirklich also, ich kann es gar nicht beschreiben. Ihr müsst euch echt, das kommt hinterher in die Quellen natürlich, müsst ihr euch echt mal zu Gemüte führen, weil die Sachen, die sie sagen, sind halt wirklich wahr und sie legen es ja auch da. Aber sie kriegen es dann halt nicht in ihren Schädel irgendwie rein, das Problem dabei, sondern das ist dann trotzdem noch wieder, irgendwie kommen sie dann hinterher dabei raus, ja, unsere Ideologie ist aber natürlich richtig und wichtig, obwohl wir gerade 30.000 widersprüchliche Dinge gesagt haben. Also, ja. Und man muss halt mal gucken, was da auch dann so ein Zitat wie es ist extrem wichtig, Hamas und Hisbollah als soziale Bewegungen zu sehen, die progressiv auf der Linken und Teil der globalen Linken sind. Judith Butler, 2006. Genau. Wird hier drin zitiert. In diesem sag Artikel. Das doch mal als normaler Mensch und du wirst sofort gecancelt. Aber Die Frau Butler ist offensichtlich ein rohes Ei, der man dann ein bisschen mehr Differenzierung zutraut. Ja, dieser Artikel sagt ja quasi auch, dass das falsch ist. Das sagen sie ja im Endeffekt. Aber ja, aber trotzdem wird Frau Butler ja nicht gecancelt, so wie es mit anderen Leuten wären. Nee, und die Ideologie, die sie begründet hat, ist ja trotzdem richtig und wichtig. Und die Butler wird ja hier auch entschuldigt auf der anderen Seite dann wieder. Und dann aber mit so Kram, der mit der Butler eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, wie dass man dann irgendwie sagt, ja, dass die Probleme halt mit den schwulen Männern, die Lösung dafür war dann die Querbewegung laut diesen Leuten dann hier, die dann die hegemoniale Männlichkeit in Frage stellt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ach so. Dabei gibt es auch Schattenseiten. Etwa lehnen große Teile der ultraorthodoxen Community queere Menschen ab, genauso wie viele arabische Israelis. Ja. Ja. Leute, die hart religiös sind, lehnen Queere ab. Das ist so. Das ist in jedem fucking Land auf der Welt so. Und da, ich meine, entweder ihr nehmt den Leuten die Religionsfreiheit oder ihr werdet damit leben müssen, dass es wirklich klein, in Israel wahrscheinlich größer als hier, aber einen kleinen Anteil der Bevölkerung gibt, der euch nicht. Vor allen Dingen bei diesen Leuten ist es dann, die sind dann aber wieder trotzdem progressiv und so weiter und so fort, weil deren Haut halt dunkler ist als die von Westeuropäern. Das ist der einzige verdammte Unterschied. 5 Punkte auf der Progressivitätsskala. Ja, hier haben wir einen etwas längeren Rant von diesem Amr Awadalla. Amr Awadalla ist einer der Executives von Google gewesen in der zweiten Riege, also der Vice President for Cloud, Google Cloud war der, for Developer Relations in Google Cloud. Und der Herr hat seinen Job jetzt verloren aufgrund des in Anführungszeichen Manifestos, wie er es selber bezeichnet, also seines Manifestes, was er bei LinkedIn, Google, Twitter, Facebook und verschiedenen Social-Media-Sachen als Video, als Audio und als Text gepostet hat. Und in diesem Manifesto geht es im Endeffekt darum, dass er seinen Weg beschreibt, wie er von einer persönlichen Bigotterie hin zu einem Selbstverständnis gekommen ist, dass ja alle Menschen gleich sind und es gibt keinen großen Unterschied. Ja, ich lese jetzt einfach mal das Fazit vor, dann könnt ihr euch erstmal fragen, wo ist denn dabei das Problem? Please don't let the abstract ideologies we adopted in our heads or the hateful stories that got entrenched into our psyche as children supersede our humanity towards each other. Also wir sollen uns nicht von unseren negativen Kindheitserfahrungen oder irgendwelchen Stories, die uns beigebracht wurden, beeinflussen lassen, sondern wir sollen unsere Menschlichkeit in uns gegenseitig erkennen. Because the only indisputable fact is that we are 99.9% the same. I see that, it changed me, I matured and I hope you can mature too. Und modern history has shown that peace, justice and equality win out in the end. This is the way. So, das ist im Endeffekt sein Fazit. Kann man an sich nicht so viel gegen sagen. Allerdings habe ich ja gesagt, er hat sich mit seinen persönlichen Bigotterie auseinandergesetzt und wie er sie abgestreift hat. Und es ging halt darum, dass er halt einen ziemlich starken Hass auf Juden hatte. So, I hated the Jewish people, all the Jewish people, schreibt er hier selber. Und dann beschreibt er, wie er halt in seinem Berufsleben und in seinem Schulleben halt immer wieder, wenn er mit Leuten, von denen er auch nur dachte, dass sie jüdischen Ursprungs waren, weil sie einen Namen hatten, der so geklangen hat oder so, wie er halt direkt negativ auf die reagiert hat und sie quasi diskriminiert hat in den Formen, wie er es halt konnte und wie er dann quasi sich sehr stark hat beeinflussen lassen von der ganzen palästinensischen, israelischen Frage. Muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ihr wisst ja alle, worum es da geht. Das Ganze hat natürlich auch nochmal eine politische Dimension, weil der Herr ist auch nicht so ganz unpolitisch. Ihr könnt euch vorstellen, auf welchem politischen Spektrum der unterwegs ist. Und der Punkt ist im Endeffekt der, dass er halt, ja, anhand von diesen zwei Punkten jetzt halt den Backlash bekommen hat. Einerseits die politische Frage, weil er sagt, okay, wenn wir uns Israel ansehen, dann, er schreibt, ich warte mit Freude darauf, dass eine United States of Israel irgendwann entstehen. Und man sollte diesen politischen Konflikt nicht dazu nehmen, irgendwie zwischen den Völkern Unruhe zu sehen. Also die Absage an zwei Staaten. Einige Leute halt nicht so gerne hören. Und der zweite ist halt, sehr viele jüdische Arbeitskollegen von ihm haben gesagt, Moment mal, ich arbeite jetzt seit einigen Jahren mit dem zusammen und was lese ich da? Und jedes Mal, wenn ich ihn im Flur jetzt treffe, dann kann ich nur daran denken, das ist ein hostile Work Environment. Und dann gab es eine, ja, dann gab es eine Mitarbeiterversammlung zu dem Thema und ja, daraufhin durfte der Herr Amr Abala seinen Hut nehmen. Ja, das kann ich nur verstehen, einigermaßen. Ja, er ist vor 2 Jahren unter das Dach von Google gekommen, weil Google seine Firma gekauft hat. Das hatte auch irgendwas mit Cloud Solutions zu tun, was er gemacht hat. Mhm. Und ja, er wird jetzt nicht am Hungertuch nagen, aber zumindest die Corporate Career von ihm ist jetzt erstmal gecancelt. Und ich frage mich einfach nur, ich habe mir das durchgelesen, das ist relativ lang, das ist jetzt nicht total wirres Geschreibsel. Das meiste ist an sich relativ offensichtlich und man fragt sich so, okay, du wusstest selber, dass alle Menschen irgendwie gleich sind und du musstest erstmal irgendwelche Bücher lesen über irgendwelche Juden in der Geschichte, die irgendwelche großen Taten vollbracht haben. Ja, da schreibt er hier wirklich so Sachen wie, ja, diese drei Philosophen, die haben mich darüber, da wurde mir klar, dass es halt auch intellektuelle und benevolente Leute dort gibt, ja, und dann hat er einen DNA-Test gemacht und hat halt gesehen, ah ja, er ist auch 0,1% Ashkenazi und ja, da muss man auch wirklich mit dem Kopf schütteln, warum er also entweder schreibt er das einfach nur und er hat einen ganz anderen mentalen Weg gegangen, oder er war wirklich so einfältig, weil, keine Ahnung, wenn man der ist ja kein dummer Mensch. Ja, das ist wirklich, ich finde es höchst seltsam, warum er das Ganze überhaupt geschrieben hat, weil das kam einfach aus blauem Himmel heraus, es gab keinen Anlass oder so. Und er hat sich da quasi im Endeffekt um Kopf und Kragen geschrieben und geredet. Und ja, an sich eine sehr positive Message, aber der Weg dahin, sehr bedenklich. Also wie gesagt, einige der Beispiele, die er da geschrieben hat, was er über seine Arbeitskollegen gedacht hat. Okay. Ja, ja. Ja, also diese Geschichte, die, also ich habe mir das jetzt nicht komplett durchgelesen, aber das hat mich halt sehr erinnert an so Sachen, die der Hamed Abdel Samad oder hier der, dieser Regisseur hier von wirklich ein Dokufilm aus Deutschland, mir fällt jetzt gerade sein Name nicht ein, aber lauter so Leute aus dem Raum, die haben das eigentlich alle erzählt, dass sie früher halt darauf getrimmt worden sind, die alle blöd zu finden oder so, von sämtlichen Leuten irgendwie in ihrem Umfeld oder so. Und als sie dann in andere Gesellschaft gezogen sind, also bei den Beispielen war das jetzt halt eben nach Deutschland, dann Europa, haben sie das dann halt abgelegt. Da war hier der Imad Karim, hieß er. Der hat aber auch erzählt, der Imad Karim, dass er da teilweise halt wirklich ja auch Freunde dann verloren hat von da aus von anderen Leuten, die auch in Deutschland wohnen, aus dem Gebiet, weil die damit dann halt nicht da gekommen sind, dass er ja dann da nicht mehr so einen Hass auf die Leute dann schiebt. Und das ist auf jeden Fall so eine Story, die ich da schon häufiger gehört habe von solchen Leuten. Also da sollten sie vielleicht mal einen Blue-Eyed-Workshop machen in diesen Ländern oder so. Aber die sind ja alle progressiv, ne? Die sind ja alle fortschrittlich. Nicht so wie wir Rückständigen hier. Also insofern kann ich das schon nachvollziehen, kann ich das schon glauben, dass manche Leute da so ein bisschen naiv sind, wenn die das irgendwie von klein auf irgendwie eingebläut gekriegt haben. Und hier die Ayaan Hirsi Ali hat auch sowas Ähnliches geschrieben in dem einen Buch von ihr. Und deswegen sage ich ja, an sich, unterm Strich, ist die Message richtig. Nur der hat einfach, wie gesagt, er hat sie einfach um Kopf und Kragen geschrieben. Und man muss dazu sagen, seit 1995 hat er in den Vereinigten Staaten gewohnt. Er ist in Ägypten ursprünglich. So, also ist nicht so, dass der, ja, ne, und wie gesagt, einige Sachen, die er da geschrieben hat, da ist er halt schon, es ist halt wie so eine Confession. Ja, und das ist halt wirklich das Seltsame an der ganzen Sache. Es ist ja nicht so gewesen, dass er irgendwie Druck gehabt hat, sich zu äußern, dass er sich hätte rechtfertigen müssen. Aber das Ganze liest sich wie so eine Rechtfertigung. Naja, also wenn es euch interessiert, es ist kein wirres Geschreibsel und es ist, man kann halt die ganze Zeit nur mit dem Kopf schütteln und denken so, ja, okay. Naja, kommen wir zu einer etwas ernsteren Angelegenheit. Geht es im Endeffekt um die Kentler-Experimente. Das ist ja, hatten wir auch schon mal als Thema. Das poppt auch immer wieder auf. Der ganze Themenkomplex ist der folgende gewesen. Seit den 70er Jahren hat ein Psychologe und Kinderpsychologe und ein in der Berliner politischen Szene gut vernetzter Wissenschaftler im Endeffekt mit dem Jugendamt zusammen eine Pipeline aufgebaut, dass er im Endeffekt Pädophile dazu verholfen hat, eine Fürsorgelizenz zu bekommen, dass sie quasi vom Jugendamt Kinder zugewiesen bekommen, die dann bei denen aufwachsen dürfen. Und diese Kinder wurden dann halt im Endeffekt von diesen Pflegeeltern systematisch vergewaltigt, sage ich jetzt einfach mal, und vernachlässigt. Und das ist auch so zu Protokoll gegeben worden, ja, allerdings mit anderen Worten. Ja, die Sozialarbeiter haben da halt in die Akten so Sachen geschrieben wie, der Herr XY hat mit seinem Pflegesohn eine homosexuelle Beziehung. Ne? So. Und so steht das halt dann ganz klar in den Akten drin, wo man auch nur denkt so, hä? Wie kann das sein? Ne? Also wir reden halt von volljährigen Männern und minderjährigen Kindern. Ne? Minderjährig im Sinne von vielleicht 10 Jahre alt bis 13 Jahre alt, 15 Jahre so, ne, bis sie halt die Pubertät überstanden haben und sich wehren können und langsam merken, was da passiert und vielleicht nicht mehr so ganz mitspielen. Und hier haben wir einen Artikel aus dem New Yorker, der anhand von einer betroffenen Person einfach mal die ganze Geschichte nacherzählt. Der Spezialfall bei ihm ist es so gewesen, das Jugendamt ist durch einen Fall auf seine Familie aufmerksam geworden, die Eltern waren geschieden und er ist dann in ein Jugendheim gekommen und ist dann halt in ein Pflegehaushalt gekommen und das war halt eine Person, die an diesem Kentler-Programm teilgenommen hat. Und er war halt jung und ist halt von ihm sexuell missbraucht worden, aber konnte halt nicht viel dagegen machen, weil er gar nicht wusste, wie ihm geschieht und er dachte, es wäre normal und wenn sowas über Jahre lang immer wieder passiert, vor allem wenn man halt auch Betreuung vom Jugendamt hat und die psychologische Betreuung durch diesen Kentler beispielsweise, dann denkt man ja, es ist ja alles normal. Alle Leute gucken ja drauf und denken, es ist normal. Ja, bei ihm gab es konkret auch Fälle, dass halt die Eltern versucht haben, so können wir unser Kind irgendwie mal wieder haben? Ja, was passiert da mit unserem Kind? Können wir unser Kind mal besuchen? Das wurde von diesem Kentler ja immer abgeblockt. Ja, der hat sich da immer eingemischt und hat halt psychologische Guthaben gegeben, Gutachten abgegeben und hat immer dafür gesorgt, dass diese Sachen einfach immer weiterlaufen konnten. Ein absolut schlimmer Skandal. Und hier wird nur ein Fall behandelt. Ja, das ist halt eine Person gewesen, die, wo sie dann 21 war und die Person, wo er gewohnt hat, hat halt quasi aufgehört, diese Sachen zu machen, weil er halt einfach alt und gebrechlich wurde. Dann wurde der einfach auf die Straße gesetzt. Gut, ich meine, er war ja sowieso schon volljährig, aber obwohl er volljährig war und weg konnte, ist er trotzdem immer noch in diesem psychologischen Abhängigkeitsverhältnis gewesen, ist immer noch dort geblieben, war komplett zerstört und konnte halt auch erst nach Jahren das alles nachvollziehen, was überhaupt damit passiert ist und halt auch rechtlich versuchen, dagegen vorzugehen, was halt schwierig ist, weil sehr viele Beteiligte halt schon verstorben sind und andere Sachen halt zeitlich ausgelaufen sind. Das Ganze ist halt bis in die 2000er Jahre vor sich gegangen. So, ja. Wir reden halt von den 70ern bis in die 2000er Jahre, über 30 Jahre lang. Mehrere Generationen von Kindern sind halt durch diese Pipeline gekommen. Und wie ist diese ganze Pipeline entstanden? Das wird in diesem Artikel auch ganz gut erzählt, weil es ist auch so eine kleine Kurzbiografie von dem Kentler drin, was dieser Psychologe ist, der halt, wie gesagt, politisch und gutachterlich das Ganze immer gedeckt hat. Der ist im Endeffekt aus der, ja, muss man wirklich sagen, aus der kulturmarxistischen Szene gekommen, die halt das althergebrachte Erziehungssystem kritisiert haben. Kentler came to believe that sexual repression was key to understand the fascist consciousness. Also die Prämisse war quasi, wenn Kinder in ihrer Sexualität unterdrückt werden, dann werden sie zu Faschisten. Und deswegen müssen wir im Endeffekt die freie Sexualität üben. Das ist das philosophische Prinzip, was damals gelebt wurde. Ja, das hört sich aus heutiger Perspektive, na gut, ich meine, es kommt ja gerade wieder an, aber man kann es kaum glauben, dass das halt wirklich so der Fall offen, alles, es ist halt alles offen stattgefunden. Es ist bis heute auch keiner juristisch belangt worden, nur so ganz nebenbei. Ja, es wird jetzt gerade eine neue Untersuchungskommission eingerichtet, die halt gucken soll, okay, wie sieht das denn aus über Berlin hinaus? Wie viele Fälle gab es da denn jetzt überhaupt? Wie groß ist denn dieses Netzwerk überhaupt? Also wir reden, wie gesagt, über 30 Jahre von mehreren Dutzend Pflegepersonen in Berlin, die in diesem Netzwerk waren. So. Das ist auch irgendwie missverstanden, diese Pädagogik dann, weil das geht doch darum, dass die Kinder ihre Sexualität entdecken und ausleben sollen und nicht die Erwachsenen, da sich ein Opfer schaffen sollen. Das ist ja nichts, das Ausleben von Sexualität. Ja, die Kinder sind ja kein Opfer. Die sind ja nur ein Opfer, wenn die in der Sexualität unterdrückt werden. Ne? Dass sie, also es ist, diese Argumentation ist einfach ganz schlimm, ja, aber die ist halt da ist inhärent und die kommt halt, ja gut, ich meine, die kommt halt aus einem gewissen Kontext, ne? Vom marxistischen Philosophen und Psychoanalyst Wilhelm Reich, ne, der hat halt quasi dieses postuliert, ne, Faschismus und freie Sexualität sind Gegenpole. Verzeihung. Die Sache, die ich am beeindruckendsten fand, ist, wie diese ganze Sache überhaupt zustande gekommen ist und wie offen das Ganze ist und wie das ja auch offen dokumentiert ist und wie offen auch alle Beteiligten darüber gesprochen haben und das in die Interviews zugegeben haben und keiner hat jemals was dagegen gemacht. Der Kentler wieder, der Gutachter, der Psychologe. Wie hat er diese ganze, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass er dieses System aufgestellt hat? Er selber ist in eine Beziehung eingetreten mit einem männlichen Prostituierten, der 13 Jahre alt war und hat halt dann aus seiner psychologischen Sicht also das soziale Umfeld von dem analysiert und hat halt herausgefunden, okay, der lebt hier auf der Straße, aber der hat halt so ein, zwei männliche Bezugspersonen, mit denen er Sex hat und dafür kriegt er halt Unterkunft und Essen und so weiter und so fort. Und allerdings sieht er diese Personen nicht negativ, sondern positiv und da ist er ins Denken gekommen und hat halt quasi dann, ja, Pädophile gesucht und die in diese Pflegefamilien gesetzt, weil er dachte, ja, da erkenne ich einen gesunden psychologischen Effekt für die Entwicklung eines Kindes. So, und das ist der offizielle Vorschlag gewesen. Damit ist er zu dem Berliner Senat, zum Bildungssenat hingegangen und hat da die Gelder für beantragt. Und es ist alles genehmigt bekommen. Und es ist ein offizielles Programm gewesen, was dann halt über das Jugendamt in Berlin über 30 Jahre gelaufen ist. Genau so, wie ich es jetzt gerade erzählt habe. Ja, es ist aus der Prostitutionsszene heraus wurde da ein positiver psychologischer Effekt für die jugendliche Entwicklung daraus abgeleitet. Unglaublich. Also, so. Damit lasse ich es jetzt erstmal auf sich beruhen. Es sind noch sehr viele andere Details. Ich empfehle euch diesen Artikel, weil ich habe mich mit dem Fall schon mal befasst, aber in so einer krassen Deutlichkeit habe ich das noch nirgendwo gelesen und das ist schon schade, dass man dafür sich einen englischen Artikel durchlesen muss. Mir ist ein bisschen übel. Also ich bin da wirklich, hier, ich bin immer noch entsetzt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Schlimm. Ich wollte das immer auf Deutsch überhaupt gelesen. Jetzt kommen wir wieder zu den Comedy-Experten von der AfD. Ja, Humorexpertinnen. Ja, in Baden-Württemberg wurde jetzt ein Mensch auf Vorschlag der AfD ins Verfassungsgericht gewählt. Natürlich nicht nur von AfD-Abgeordneten, weil die haben jetzt nicht so viele Stimmen, dass das gehen würde, sondern das wird wohl in geheimer Wahl da in Baden-Württemberg gemacht. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber dann Baden-Württemberg ist es auf jeden Fall so. Also man weiß jetzt nicht genau, welche Leute von den anderen Fraktionen jetzt auch für diesen Kandidaten gestimmt haben, aber es müssen auf jeden Fall welche gewesen sein, weil ansonsten wäre das nicht passiert. Und dieser Herr ist also jemand ohne Befähigung zum Richteramt, wie hier drin steht. Also dieses Verfassungsgericht wird halt besetzt mit mit Richtern und halt auch Leuten ohne Richterbefähigung, wie sich das dann nennt. Das ist Standard, das ist immer so. Und die ganzen SPD und so weiter regen sich halt natürlich tierisch darüber auf, dass das nicht gehen würde. SPD, Grüne, was glaube ich hauptsächlich, blablabla, faschistische Partei und tralala und Halligalli und das Schlimmste, was jemals passiert ist. Und die Verfassungsfeinde können doch jetzt hier nicht über die Verfassung hier irgendwie mit abstimmen und so. Und ich denke mir nur, ja, über die Dame, die irgendwie eine Woche nach ihrer Wahl da durch die Linkspartei irgendwie bei der Süddeutschen Zeitung über den Antikommunismus sich beschwert hat in der Gesellschaft, danach kräht kein Hahn mehr. Ne? Da ist absolut Ruhe, Funkstille, so. Das interessiert niemanden mehr, da hört man nichts mehr von, das ist jetzt einfach so. Aber hier ist es jetzt natürlich ein riesen Problem angeblich. Und zumindest hier in diesem Artikel steht jetzt aber nichts drin, was jetzt diese Person irgendwie an Aussagen getätigt haben soll oder so, die ihn jetzt dazu jetzt nicht befähigen würden, charakterlich oder wie auch immer. Hier steht jetzt nur drin, dass er halt kein Politiker im eigentlichen Sinne ist, sondern nur Mitglied halt in der AfD. Und und er ist das war jetzt schon der zweite Versuch, beim ersten Mal hat es nicht geklappt, den da auf diesen Posten wählen zu lassen. Und dieses Mal hat es halt eben funktioniert. Ach, und wo ich gerade drüber nachdenke, fällt mir noch ein, das hatte ich jetzt vergessen einzureichen. Wir hatten ja vor 2-3 Wochen irgendwie diesen Artikel, diese angebliche Aufdeckung, dass da jetzt hier dieser Geschäftsmann da irgendwie die großen Strippen zieht hinter der AfD. Und da gab es irgendwie, jemand hat so eine Collage gemacht, dieser Typ, der, da ging es jetzt drum, mit diesem Foto von Amthor, haben wir jetzt auch nicht dabei, dass Amthor irgendwie fotografiert wurde mit jemandem, der diese Frau Haverbeck oder wie die da heißt, irgendwie diese Holocaust-Leugnerin da irgendwie den Namen von dem auf dem T-Shirt irgendwie stehen hatte. Und da gab es dann so eine Collage, dass dieser Typ halt eben, der da angeblich der große Strippenzieher hinter der AfD sein soll, der ist halt auch berühmt dafür, sich mit 1000 Leuten fotografieren zu lassen. Und da gibt es halt Fotos von dem mit allen möglichen Leuten von der Linkspartei und von den Grünen und von allen möglichen. Ja, nice. Aber natürlich ist es dann halt ein Skandal, wenn er dann halt irgendwas mit AfD-Leuten macht, weil die den dann irgendwie auch interessant finden oder so, oder keine Ahnung. Und das soll dann irgendwie dann heißen, dass er eigentlich der Strippzieher ist oder so. Und bei den anderen ist es dann aber wieder egal, natürlich, ne? Und die müssen auch nicht wissen, wer er ist oder so, ne? Das ist dann auch alles vollkommen egal. Da lässt sich ja nur einfach irgendwer mit irgendwie fotografieren und das ist natürlich dann komplett Schnuppe, so, ne? Aber es ist immer wieder diese Doppelmoral halt von den Leuten. Und auf der einen Seite soll jeder jeden immer da immer irgendwie kennen, der da mit wem irgendwie ein Foto macht oder so, was ja auch nochmal aufgetaucht ist, dieses Video von der Baerbock mit irgendeinem, wo es auch irgendwie hieß, das wäre so ein rechter Influencer oder so. Ich habe das Gesicht von dem noch nie gesehen. Ja. Aber ja, beim Amthor war es natürlich, das hätte natürlich wissen müssen und bla bla bla und tralala, und das zeigt natürlich hier wieder, wie schlimm der Amthor ist und dass er bestimmt Rechtsterror einführen will. Ja, und hier ist nochmal Amadeo Antonio Stiftung Welthauer, dieses Mal. Oh Gott, ich kann die Autorin lesen. Das dieses Mal Veronika Kracher. Und Veronika musste natürlich sofort einen Artikel schreiben, denn sie hat mal wieder einen Incel gefunden. Es gab mal wieder einen. In Ohio haben sie einen festgenommen, der wohl einen Anschlag geplant haben soll auf ein College. Und ich habe dazu auch noch mal ein bisschen nachgeschaut, was die amerikanischen Medien darüber gesprochen haben, weil hier in Deutschland habe ich jetzt außer diesem Welthauer-Artikel hier nichts darüber gelesen. Und ja, das soll auch tatsächlich jemand gewesen sein, der auf jeden Fall irgendwie Waffen gehabt hat und ja, und auch in so einem Forum irgendwie unterwegs war, was die Frau Kracher ja auch halt eben darlegt. Und ja, aber es ist natürlich... Wird hier natürlich alles wieder eingeordnet in. Ja, welches Forum war das denn? War das ein Männerforum, Influencer-Forum oder was? Ein großes Forum, das sie nur so nennt. Angeblich. Und ich meine, das mag ja auch gut so sein. Die Screenshots, die sie hier drin hat in diesem Artikel, sind halt von irgendwelchen Leuten, die meinen, dass jetzt ihr Forum da irgendwie gelöscht wird, wenn er nicht seine Postings irgendwie entfernt und so. Und das ist natürlich auch. Keine Ahnung, soll scheinbar irgendwas bedeuten und ja, also ich habe das eigentlich jetzt nur eingereicht, weil es ist halt mal wieder so ein Ding, wo sie sich jetzt hier drauf stürzt und in diesem Fall halt auch nicht ganz zu Unrecht, aber an der Stelle muss man dann halt auch wieder so sagen, ja, es ist aber nicht dieses Riesenphänomen, was sie immer meint und wenn sie jetzt hier schreibt, so ja, regelmäßig liest man, hört man da ja, die Behauptung, es würde sich um eine Selbsthilfegruppe für alleinstehende, unglücklich junge Männer handeln. Ja, nee, Veronika Kracher, dass die sich da alle irgendwie aufstacheln und da irgendwie einen Hass schieben. Und das bezweifelt niemand. Was nur bezweifelt wird, ist diesen Krempel, den ihr da draußen mal machen wollt mit eurem Scheiß weiße Vorherrschaft, was übrigens hier jetzt tatsächlich gar nicht bringt. Deswegen habe ich auch direkt mal recherchiert. Ich dachte schon, dass der Herr vielleicht irgendwie aus einer Minderheitengruppe oder so ist, aber dem ist tatsächlich nicht so. Also das hätte sie hier wahrscheinlich auch noch wieder anbringen können. Oder halt eben Ideologie, ne, bla bla bla, Inze-Ideologie und das dann wieder vermengen mit irgendwelchen anderen Dingen, die ja angeblich alle miteinander zu tun haben. Ne, also das ist halt eben das Ding. Und in Wahrheit ist es nämlich nicht so ein Riesenproblem, wie ihr immer meint, sondern wenn ihr hier ein großes Forum habt, wo die Reaktion der ganzen Leute darauf immer ist, so nee, schreibt den Scheiß hier nicht rein, weil sonst wird unser Forum gelöscht, dann ist das zwar nicht unbedingt jetzt so die ja die freundlichste Sache und ich bin auch fest davon überzeugt, dass die Leute da jetzt nicht gerade so ja stabil sind oder eine gute Meinung von Frauen haben, ganz sicher nicht, aber ja, eure die ganze Gesellschaft ist irgendwie frauenfeindlich und das zeigt sich hier mal wieder und oh mein Gott, sie werden uns alle töten, Scheiße, die ihr dann da immer meint, was das ja alles hier irgendwie bedeutet. Ja, der Schritt vom Wort zur Tat ist eben noch größer, als hier immer wieder dargestellt wird. Ne? Ich hatte letzte Tage auch irgendwo so einen Reporter gehört, der hat dann einen Politiker gefragt, sie bestreiten also, dass man von gewalttätigen Worten zu gewalttätigen Taten kommt oder sowas. Und er hat sich dann dagegen verwahrt und gesagt, nein, ich bestreite das ja gar nicht. Also das ist sowas wie Konsens, ne? Und da würde ich doch sagen, das ist eigentlich immer noch fraglich, ja, dass so ist. Und ob der Schritt wirklich so klein ist, vor allen Dingen. Yes. Ja, wir brauchen unsere wöchentliche Dosis Warnung und Hass. Mehr Zensur vom R&D. Ja. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland sorgt dafür, dass wir genug Hass bekommen. Die sozialen Medien sind längst ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Geht's noch? Geht's noch more basic? Ist das irgendwie. Die Basis ist Hetzel, sorgen jedoch Basis dafür. Strukturen sind Kabel und Router oder so. Hass und Hetze sorgen jedoch dafür, dass dort viele verstummen. Vor allem junge Frauen und Angehörige von Minderheiten. Wir dürfen das Internet und die sozialen Medien nicht den lauten Hetzern überlassen, kommentiert unser Kommentator. Und dann kommen vier klitzekleine Absätze dazu. Und eine Studie der Denkfabrik Reset liefert nun den empirischen Beweis für etwas, das seit langem erkennbar ist. Betroffen von digitalem Hass sind auch in Deutschland vor allem Frauen, besonders junge und Angehörige von Minderheiten. Ah, kennen wir das irgendwo? Ja, das ist fatal, davon der Gesellschaft nicht geduldet werden, bla bla bla bla. Haben Sie denn die Zahlen hier drin? Wenn das nicht dieses Ding war. Leider nicht. Ja, wenn das nämlich dieses Ding, wenn das nämlich dieses Ding war, was wir letztens auch bei Amadeo Antonio verbreitet haben, dann waren die Unterschiede minimal. Weltweite Umfrage haben Sie auch gemeint, am meisten Mädchen oder Frauen, 58% der Befragten. Okay, Mädchen also und Frauen. Also war es eine andere. 70%. Also war es eine andere, also war es wieder so eine, wo sie nur Frauen gefragt haben, weil die von Amadeo Antonio letztens, die zwar nicht durchgeführt haben, aber irgendwie verbreitet haben, da hatten sie tatsächlich mal wieder Frauen und Männer gefragt. Und Amadeo Antonio hat gesagt, Frauen am meisten betroffen. Und wenn du dir dann die Zahlen angeguckt hast, dann hast du gesehen, dass es minimal war, der Unterschied. Minimal, aber Frauen am meisten betroffen, war das Fazit von Amadeo Antonio. Während den Anfängen, oder? Trotzdem. Ja. Was steht denn da was drin? Gehaltvolles in den ohne klare Beschranken, ohne klare Schranken durch die Betreiber der Social Media Plattformen, den Staat und die Zivilgesellschaft bleiben vor allem die Bedroher, Beleidiger und Belästiger zurück, jenen, die am lautesten brüllen und sich deshalb ohnehin für die Mehrheit halten. Es ist so ein hetzerischer, kleingeistiger Artikel, der mal wieder. Also die Behauptung, dass da Kommentare und so gelöscht werden müssten, die steht ja schon länger im Raum und das ist ja auch angeblich schon teilweise durchgesetzt worden mit dem Gesetz, deswegen weiß ich nicht, was das dann noch soll. Und außerdem verschwinden ja diese Kommentare überhaupt nicht. Es werden ganz andere Sachen gelöscht in diesem, mit dieser Begründung sozusagen, eben, was weiß ich, ganze Kanäle und so bei YouTube unter fadenscheinigen Dings und das begründet wird das dann immer mit Hasskommentaren. Das ist doch irgendwie auch verlogen. Die individuellen Auswirkungen des digitalen Hasses auf seine Opfer sind schlimm. Der Effekt für die Gesellschaft ist verheerend. Citation needed. Und so viel dazu. Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das, pure Propaganda. Vier kurze Absätze, pure Propaganda. Propaganda. Ich weiß gar nicht, wer liest denn das? Wer liest denn so einen allgemeinen Artikel? Sechste Klasse? Ja. Ja, irgendwas müssen wir noch voll machen, wahrscheinlich. Ne? Das hier ist auch das Redaktionsnetzwerk Deutschland in Form von der Leipziger Volkszeitung, ist es, glaube ich. Und zwar geht es hier um die Dame, also bei Twitter hat man es, glaube ich, mitbekommen, alle Leute, die bei Twitter sind, weil das ist ja unglaublich viral gegangen. Und nämlich hier die Rena heißt sie. Die hat sich da ohne Maske in Leipzig im Supermarkt fotografiert an einem Tag, weil da in Leipzig das im Moment nicht mehr, also in Sachsen generell, das im Moment nicht mehr verpflichtend ist. Na, und Menschenleben in Gefahr. Hat sie dann halt ausgenutzt und da einfach dieses Selfie gemacht, dann auch noch irgendwie was dazu geschrieben von wegen Freiheit und so. Ganz unschuldig. Sie hatte, glaube ich, auch irgendwie geschrieben, ich will, dass Twitter brennt oder sowas, weil es natürlich als Provokation verstehen könnte, aber ich glaube, es war, glaube ich, eher im Spaß gemeint. Oder ich zünd Twitter an oder so mit meinem Bild oder irgend sowas, hatte sie, glaube ich, auch geschrieben. Ja, aber man hat dann auf jeden Fall, das ging halt richtig los. Ne? Also die Leute haben da halt ihren Gelüsten da ganz schön freien Lauf gelassen, was sie da mit der Dame halt anstellen wollen oder was sie davon halten oder so. Weil das ist ja total unsolidarisch und es geht ja überhaupt gar nicht und bla bla bla und so weiter und so fort. Und was ja auch noch dazu kommt zu der ganzen Sache, ist, dass sie an demselben Tag später nochmal im Supermarkt ist und da nochmal ein Bild gemacht hat und dann mit Maske auf, weil es dann da voller war im Supermarkt. Also wirklich Dinge, wo man sagen muss, sie hält sich komplett an die Sachen, die da gerade jetzt irgendwie Phase sind oder so. Und das ist ja jetzt nicht nur sie hat im Endeffekt nichts gemacht, wo man sich jetzt darüber beschweren könnte als gesetzestreuer Mensch oder so, selbst wenn man das jetzt irgendwie ansetzen würde oder irgendwas. Aber es ist natürlich für unsere Leute und das wird auch auf jeden Fall bleiben, ne? Diese Leute werden wir nicht los, auch wenn diese Pandemie morgen vorbei wäre, diese Heinis, die da irgendwie meinen, die Welt geht unter Und wir wissen ganz genau, was wir mit den Leuten irgendwie anstellen müssen und was sie irgendwie tun müssen und lassen müssen und so, damit wir nicht alle sterben. Die Leute leiden, gibt uns Macht. Mit denen haben wir auf jeden Fall noch zu kämpfen, wenn man sich diesen Kram so anguckt. Und ja, es waren natürlich auch alle möglichen Damen da wieder dabei, ne, ganz vorne mit dabei. So viel dann immer zu diesem Thema von wegen, ja, die politischen Frauen werden von irgendwelchen Männern, die nicht klarkommen, irgendwie angegangen oder so. Also die meisten Leute, die sich da eigentlich abfällig drüber geäußert haben, waren auch so nach dem Motto, ja, du bist dumm und was du da machst, ist alles total bescheuert und was bist du überhaupt für eine Gans und so weiter und so fort. Das kam alles aus dem Frauenbereich, ne? Also es waren natürlich nicht nur Frauen, aber da waren ganz viele Frauen auf jeden Fall dabei. Ja, die da auch ja, sich drüber ausgelassen haben. War ja so eine harmlose Aktion. Und Man muss das analysieren, in Netzwerke Bilder binden und dann berühmte Bücher drüber schreiben. Dann kriegt man das auch finanziert vom Staat. ich glaube auch, ja. Ja, das Center for Intersectional Justice ruft uns auf zum Hey. ruft Wenn du nur uns. schon Center for Intersectional Justice rufst, bin ich schon voll dabei. Und zwar Brauchst mir gar nichts zu Ärger, sagen. Leute. Wir Oh, brauchen Ärger. Ärger. Wir brauchen mehr Ärger. Wir müssen uns mehr ärgern. Und zwar politisch müssen wir uns aufregen, sagt das Groß hin Center for an Intersectional alle. Justice. Das alle Habe fertig ich nach machen zum oben. Nach Ärgern. oben habe ich da. Ich habe da keine Luft mehr nach oben mit Ärgern. Aber Politik. Milz an Großhirn, Milz an Großhirn, soll ich mich auch ballen? Weil niemand hat sich jemals befreit von der Unterdrückung, indem er einfach nett gefragt hat. Deswegen Deep. Wow, Revolution, würde ich so sagen. deep. So deep. Und das sagen irgendwelche Leute im Buch Hood Feminism. Das ist Meinen die, dass die aus der Hood kommen oder dass sie einen Hoodie anhaben? aus der Hood wahrscheinlich kommen, würde ich sagen, intersektional und so. Ja, und im Zuge von politischer Korrektheit sagen viele Leute, man kann heutzutage ja nichts mehr sagen. Und Nein. schreiben sie hier, und aber Ausdrücke von Ärger und Frustration über Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten sind natürlich, werden weggewischt mit, du bist zu sensibel. Nimm doch nicht immer alles so Ach so. ernst. Und ich bin mir sicher, das meinen sie gar nicht so. Und das ist natürlich falsch. Laut Center for Intersectional Justice, sondern regt euch auf und nimmt alles ernst und für die Absatz an der Freiheit letzten und Stelle, die da Gleichheit. haben sie aber zweimal ergänzt drin. Ist das eine doppelte Verneinung? Kommen wir nun zu Eiscreme. Perfekt. Sind hier bei Ben & Jerry's und wir sehen, also auf dem Twitter-Kanal, wir sehen 15. Mai, werden wir ja aufgeklärt über Schokobrösel. It's National Chocolate Chip Day, ja, damals vielleicht. Ja, pass auf, Schlagen 15. wir mal ein Mai. Bit, was soll denn das? 15. Mai, 16. Mai wird ein neues Produkt beworben. Am 17. Mai werden wir über Rassismus in den USA aufgeklärt, weil hier die Dingsbums Entscheidung vom Supreme Court, Civil Rights Movement und so, das reicht halt alles nicht, weil wir immer Wegen noch der Schokolade, richtig? Ungerechtigkeit haben und so. Und also, ne, 15. Mai, 16. Mai, 17. Mai, am 18. Mai werden wir gefragt, ob es hier Mint-Lovers gibt, weil hier eine Sorte beworben wird, irgendwas mit Minze. Und jetzt plötzlich machen wir Gibt hier keine einen Münzen. Sprung zum vor 3 Stunden und das war hier irgendwie, wann habe ich das gecaptured? Kann man das hier irgendwo sehen? Dienstag Naja, oder genau, so. 19. Juli habe ich es gecaptured. Also wir sehen, die Leute haben jeden Tag was gepostet und dann plötzlich Ruhe. Mint Lovers war das letzte vom 18. Mai. Und dann plötzlich Oh. Ben & Jerry's wird jetzt das Eiscreme nicht mehr in den besetzten palästinischen Territorien verkaufen. Lesen Sie hier unser komplettes Statement. Also die haben vom 18. Mai bis 19. Juli sich hier überlegt, was sie jetzt damit machen. Wegen diesen ganzen Israel-Geschichten und so weiter und so fort. Und Ben & Jerry's ist das unglaublich progressiv und für die Unterdrückten und so weiter. Und Nein, hatten Sie da noch eine Erklärung dann dabei, da oben drüber? Oder noch was? Eine nee, Erklärung das noch ist ein vielleicht? gepinnter Tweet vom 7. Januar und da geht es Ach so. um hier Stürmung vom Ach, den Kapitol Protest. und White Ach Supremacy und so. bla bla. Oh. Ja, weil bei so einem Riot kann man halt kein nicht gut Eiscreme verkaufen. Ne? Man muss ja irgendwo den Bezug herstellen. Ja, muss Weil. schon happy laufen alles. Dann geht das besser. Ja, aber was soll das jetzt? Die armen Palästinenser dürfen auch keine Eiscreme mehr haben. Also Scheinbar nicht. irgendwie, ich verstehe die Ja, das Message nicht so ganz, die ist die eine jetzt senden wollen. Bestrafungsaktion noch für die Menschen da, oder Also ich nicht? verstehe schon, die machen jetzt so Für den Terrorismus. BDS-mäßig, aber wie ist denn den Leuten da vor Ort geholfen, wenn die Ja. jetzt keine Eiscreme mehr essen dürfen? Nicht. Zeigt mir doch bitte Palästinenser, die sich diese überteuerte Scheiße leisten können. Also, ich meine. Die haben auch, glaube ich, ganz leckeres eigenes Eis. Ja, die haben wahrscheinlich einfach andere Sachen und müssen nicht. Ich meine, das ist ein halber Ja, genau, Monatslohn haben die das wahrscheinlich. eingestellt, weil sich das nicht gelohnt hat Wahrscheinlich ist da. das ja nicht so teuer. Nee, die werden das schon aus politischen Gründen gemacht haben. Also diese Funkstille, viele Leute Ja. haben das erwartet, dass das ein Na Statement klar. von denen kommt. Weil, ja, die sind halt progressiv. Und wie wir ja heute schon gelernt haben, ne, queer Kram und diese Geschichte. Das ist halt so deren Achillesferse. Da müssen sie halt wieder ihr Prisma von Unterdrückten und Unterdrücker dann da entsprechend reinbringen. Hier haben wir den Geschäftsführer der Amadeo-Antonio-Stiftung. Warum das relevant ist, wird sich gleich zeigen. Der sich auch dazu äußert und zwar sagt, Ben & Jerry's lässt sich leider von antisemitischen BDS-Kampagnen treiben. Sie wollen kein Eis mehr in der Westbank Ost-Jerusalem verkaufen. Besser wäre es, die Gewinne in Friedensprojekte zu investieren, anstelle dort kein Eis mehr zu verkaufen. Ausrufezeichen, ja. Hört sich an, als ob der Geld haben will von denen. Geld von denen haben will, du mach mal Vergangenheitsform. Weil das läuft ja hier schon seit Jahren. Die Kooperation von Ben & Jerry's mit der Amadeo-Antonio-Stiftung, was wir hier nochmal sehen, unsere Zusammenarbeit mit der Amadeo-Antonio-Stiftung, wir sind ja auf der Webseite von Ben & Jerry's aus Deutschland. Wir haben eine lange Historie als Firma, öffentlich Stellung zu beziehen zu Themen wie soziale Gerechtigkeit oder Gleichberechtigung. Von daher freuen wir uns, dass wir durch unsere Bekanntheit, Aufmerksamkeit, engagierte Initiativen wie der Amadeo-Antonio-Stiftung erzeugen können. Wir scheuen nicht davor zurück, uns zu Themen zu äußern, die uns am Herzen liegen. Denn wir sind der Meinung, dass auch Unternehmen eine Haltung haben sollten und Kunden ein Recht darauf haben, zu wissen, für welche Werte die Produkte, die sie konsumieren, stehen. In dieser Arbeit gehen wir Partnerschaften ein, von denen wir überzeugt sind, dass sie in der Summe mehr bewegen, als wenn jeder alleine loslegt. Wir haben in diesem Sinne ebenfalls sehr bewusst für eine Partnerschaft mit der Amadeo-Antonio-Stiftung entschieden, um zusammen für eine Gesellschaft einzustehen, in der kein Mensch illegal und jeder willkommen ist. Von der gemeinsamen Förderung durch den Melting-Pot von Initiativen und Projekten, die sich für eine buntere und offene Gesellschaft einsetzen, spielt die Amadeo-Antonio-Stiftung eine entscheidende Rolle, um uns mit ihren Erfahrungen und Netzwerken zu unterstützen, die Informationen der Fördermöglichkeit zu streuen. Gemeinsam setzen wir uns für eine solidarische Welt ein, in der gruppenbezogene Hass und Menschenverachtung keinen Platz haben. Die Amadeo-Antonio-Stiftung wird häufig als aus der rechtsextremistischen Szene angegriffen. Häufige Angriffspunkte sind dabei die frühe Tätigkeit der Stiftungsgründerin Annetta Kahn als inoffizielle Mitarbeiterin bei der Stasi. So wie die Broschüre zu Ungleichwertigkeit und frühkindliche Pädagogik, zu denen wir folgenden Stellung nehmen. Also hier, Ich ne, weil finde da auch, haben wir sie sind natürlich jetzt schon beim Gesicht Ärger des bekommen, damals Rechtsspuren. so nach dem Motto, was macht ihr euch mit der Amadeo-Antonio-Stiftung gemeinsam? Und im Englischen, hier in Amerika, gab es ja auch dieses Resist-Eis irgendwie mit hier gegen Trump und so weiter und so fort. Und irgendwelche Geschichten mit der Linda Sarsour hatten sie da, glaube ich, auch. Ich weiß nicht mehr, ob die da irgendwie auch auf diesem Becher irgendwie drauf war oder so, aber da haben sie sich auf jeden Fall auch ständig irgendwie zu äußern müssen. Und ja, auch an dieser Stelle wieder, was ich vorhin schon meinte, so, ne? Das ist die Amadeo-Antonio-Stiftung. Das sind Mister. Hier, guck mal, Nähe. Stellen irgendwer Nähe her. Hier, schau mal. Diese Personengruppe und jene Personengruppe. Und teilen sie vielleicht irgendwie eine kleine Überschneidung? Ja, sind sie wohl dasselbe? Sind sie wohl eins? Wissen sie wohl wieder nicht, wie sie sich nennen sollen? Tralala, blablub. Na, hier haben wir irgendwie den YouTuber und der sagt irgendwas gegen die Aktivistin und das bedeutet natürlich, er ist rechtsextrem und ne, und diese ganze Scheiße. Und was Ja, haben die wir sind da voll hier? drin, ne? Ne? Da haben wir jetzt als Statement irgendwie zu diesem ganzen Kram, von dem ihr Geld genommen habt, mit dem ihr zusammengearbeitet habt, da haben wir irgendwie so, ja, ich finde das jetzt so, das ist nicht so eine gute Idee und eventuell sollten sie das vielleicht eventuell so machen, würde das vielleicht auch gehen, tralala, ne? Ja, die Also. hauen richtig rein, ne? Die kämpfen richtig den Antisemitismus da. Ja, das sind die Experten so, das sind die, die es wegmachen. Und selber halt eben, ja, da hat Scheiß so, ne? Wo sind eure Netzwerkanalysen jetzt? Na, wo sind sie? Ja, habt ihr vorhin schon geliefert mit dem Querkram und so und da ist es auch wieder alles okay. So, ne? Das geht alles so, das geht alles gleichzeitig und da können wir damit leben. Da können wir uns doch mal drauf einigen, uns vielleicht in manchen Stellen dann mal nicht einer Meinung zu sein und so, aber ansonsten schalten wir wieder die volle Schmutzschleuder an gegen alle möglichen Leute, die uns politisch nicht in die Kette passen, ja. Tja, und mit solchen Partnern kriegt man dann auch Reichweite, ne? Stiftung, Amadeo. Ja, die hatten ja auch hier gemeinsame Ausstellungen hier auf der Republika. Da habe ich die Woche auch was drüber gesehen, in der Vergangenheit schon und so. Das ist natürlich auch, als Leute sich dazu nicht äußern werden. Oder nur insofern, dass sie sagen, ja, das finde ich jetzt nicht ganz so gut. Ex-Stasi-IM lässt sich von Antisemiten sponsern. Wäre doch eine gute Überschrift. Ja. Ja, Ja, oder Stasi ist wahrscheinlich nur Ideologie. Wie wäre Filter. es mal mit Ideologie? Ja, an der Stelle ja vielleicht sogar angegeben, weil diese Scheiße, das ist nämlich wirklich Ideologie. Und das habt ihr ja selber auch dargelegt in eurem Kackartikel, dass das die Ideologie von diesen Leuten ist, dass die da aus ihren ganzen Krempel von wegen so, ja, die Unterdrückten, die Unterdrücker, mein Prisma hier und da, tralala, dass sie dadurch über auf diese Scheiße draufkommen, auf diesen Zug. Das habt ihr ja selber dargelegt. Aber da so wollt ihr dann, da habt ihr dann, da könnt ihr euch dann plötzlich dann wieder von losmachen und das dann ganz neutral dann betrachten von außen. Ne? Obwohl ihr mit diesen Leuten da im Bett gelegen habt. Aber bei allen anderen Leuten, die stecken alle unter einer Decke. Ne? Die sind alle eins. Ne? Die können wir alle in Zusammenhang bringen und dann irgendwie sagen, ja, hier gibt es den und da gibt es identitäre Bewegung und dann gibt es GEMA-Geld. Das bedeutet, alles ist dasselbe. Und hier gab es mal irgendwie Reconquista Germanica und GEMA-Geld gab es auch. Und das bedeutet, es ist alles dasselbe. Und hier haben die Identitären ein Spiel gemacht und GEMA-Geld gab es auch. Und das bedeutet, es ist alles dasselbe. Lalalalalalalala. Ja, es ist ideologisch, so ein bisschen wie die Politik auch, ne? Mit Sanktionen wird dann gearbeitet von Ben & Jerry's, jedenfalls in dem Fall. Also wenn ich Israel wäre, würde ich sie einfach ganz aus dem Land jagen. Sagen, verkauft euren Scheiß woanders. Seinen Scheiß woanders verkauft auch Nathan Grayson in Zukunft. Erinnert euch alle noch an Nathan Grayson, den Typ, der mit Zoe Quinn rumgemacht hat. Für viel anderes ist er ja nicht bekannt. Doch er schreibt natürlich auch seit Jahren für Kotaku und das hat jetzt ein Ende. Und das gibt ihm die Chance, hier einen sich selbst bauchpinselnden, augenzwinkernden Artikel zu schreiben, wie ihn kein Hipster schöner hingekriegt hätte. Grauenhaft zu lesen, absolut nur ego-verliebt. Gamergate war schlimm für ihn, aber er hat es überstanden, schreibt da, und seinen Feinden sagt er, ich werde euch nicht mehr hassen, aber ich werde euch immer noch irgendwie in Privatgesprächen lustige Namen geben. Also ihr merkt schon, Nathan ist deep. So deep. Ja, und er ist jetzt weg. Kotaku, er übergibt sozusagen mit so ein bisschen sein Ding an die Patricia Hernandez. Da haben wir ja darüber gesprochen, dass die inzwischen Chefredakteurin ist. Wie auch immer das passieren konnte. Und er wird woanders hingehen, woanders über Spiele schreiben, sagt er. Das heißt, wir werden uns noch das eine oder andere Mal auf seine Kosten belustigen können. Aber damit ist Kotaku so langsam echt leer. Nicht mehr so richtig viele Leute. Naja. Und als nächstes haben wir was über die Tyrannei der Minderheit aus der Zeit. Ein Artikel von, oder eine Kolumne von Marc Schieritz. Wenn der Christ denn mal wechselt. Die Demokratie lebt davon, dass sie Minderheiten schützt, doch Klimaleugner, Querdenker und AfD-Wähler beeinflussen die politische Agenda. Das ist ein Problem. Ein Problem ist, wenn man nicht versteht, wie Demokratie geht, lieber Marc Schieritz. Das ist natürlich alle Mitglieder des Souveräns, also der Bevölkerung in Deutschland, dürfen die politische Agenda beeinflussen, auch wenn dir ihre Ansichten nicht passen. Das ist kein Problem. Das ist demokratisch so gewollt. Spätestens mit deiner Stimme beeinflusst du die politische Agenda, Marc. Dass Journalisten nicht immer alles wissen und die manchmal auch einfach schwer vom Begriff sind, wissen wir, aber trotzdem finde ich das schon mal, finde ich diesen einleitenden Satz schon mal derartig beschämend, also fremdschämend, grauenhaft. Dann geht's um Alexis de Tocqueville und die Diktatur, die Tyrannei der Mehrheit. Und ja, daraus macht er dann halt im Endeffekt seinen Elefanten, nämlich die Tyrannei der Minderheit, die viel gefährlicher ist. Dann geht es um Klimawandelleugner und die vergleicht er dann mit den Leuten, Kopernikus damals entthront hat, als er gesagt hat. Ja, das machen die andersrum auch, ne? So das übliche Ding, natürlich. Also, und auch der Klimawandel ist natürlich, das bezweifeln nur völlige Vollidioten, dass die Frage nicht ist, ob man den Klimawandel bezweifelt oder nicht, sondern inwieweit man den für Menschen gemacht hält oder inwieweit man den menschlichen Einfluss darauf als zielführend bei der Reduzierung dieser Erwärmung einsetzen will. Das geht auch alles nicht in den Journalistenkopf. Sicher! Das Recht auf freie Meinungsäußerung schützt auch abwegige und ungewöhnliche Meinungen. Es gibt im Internet und auch in der analogen Welt genug Foren und Zirkel, in denen man sich ungestört mit seinesgleichen über Sonnenwinde, Mikrochips im Corona-Impfstoff oder den Universitätsabschluss von Annalena Baerbock austauschen kann. So, das ist ein Mitläufer. Finde ich lustig, wie hier Sonnenwinde, die durchaus existieren und diskutierbar sind, und den Uni-Abschluss von Frau Baerbock zusammen mit Mikrochips und Corona-Impfstoff verrührt, also um alles drei als gleich abwegig dastehen zu lassen, finde ich schon mal ein großer Kunstgriff, Marc Schieritz. Sehr Journalist, much journalism, very ethics. Ja. Eine aufgeklärte gesellschaftliche Diskussionskultur zeichnet sich aber dadurch aus, dass sie nicht jeden Unsinn zum Gegenstand der öffentlichen Debatte macht. Wir streiten schließlich auch nicht darüber, ob die Erde sich vielleicht doch nicht um die Sonne dreht. Die Demokratie lebt davon, dass sie Minderheiten schützt, aber es läuft etwas falsch, wenn sich die Mehrheit von einer lautstarken Minderheit die Agenda diktieren lässt. Und bedenkt, das ist jetzt nicht jemand, der das von unserer Seite sieht, sondern der glaubt halt, dass AfD-Wähler, Querdenker und Klimaleugner die Minderheit sind, die unser Land lenken. Ich meine, ach so. Wie weit draußen geht's noch, Marc Schieritz? Ist die Luft da noch atembar, wo du bist? Haben sie dich irgendwie gezwungen, den Artikel? Blink mal im Auge, wenn du gerettet werden. Noch lebst, ja. Also, schon die zweite ziemlich propagandistische Nummer, die ich diese Woche gelesen habe, nach der Geschichte vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, und auch so aus den Fugen, also weil es kann sein, dass die Themen von Querdenkern, von AfD-Wählern, von Klimaleugnern natürlich auch diskutiert werden, einfach weil abseitige Positionen immer eine große Diskussion hervorrufen. Aber zu glauben, das lenke die politische Agenda, ist so weit von der Wahrheit entfernt. Viel Glück noch auf Ihrem Lebensweg, Herr Schieritz. Sie werden das brauchen. Ja, ich weiß nicht, ob man solche Texte braucht, ne? Doch, Propaganda. Das ist ja, Propaganda. Wie lange werden solche Texte noch gebraucht, so Propagandatexte? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das ewig geht. Auch gut, in Propaganda ist immer die Tagesschau. Ich glaube, hier hat sich gemeldet, dass es ein neues Urteil gibt, demnach ein Samenspender Umgang mit dem daraus entstandenen Kind verlangen darf. Ja, das kann ihm eben nicht verwehrt werden. Das sollte in dem Fall so sein. Da sollte der Spender da nichts mit dem Kind zu tun haben dürfen. Und das wurde jetzt erlaubt. Natürlich spielt das Votum des Kindes eine Rolle, je nach Alter. Das ist vielleicht auch gar nicht mehr so sinnvoll oder gewollt einfach, ne? So. Naja, also du sagst es so, einer kann das ja, diese eine Person hier jetzt in diesem konkreten Fall kann das ja. Und zwar war das hier so, dass dieses lesbische Paar sich halt jemanden selber ausgesucht hat aus dem privaten Umfeld quasi, der diese Spende dann denen gemacht hat. Und diese Person also auch schon immer Umgang mit dem, also halt bekannt war, immer schon Umgang mit dem Kind auch hatte. Und den jetzt quasi intensivieren wollte, was dann das lesbische Paar nicht haben wollte. Und er hat dann halt geklagt und wollte dann quasi diesen normalen, also er hat halt darauf gepocht, dass er das normale Umgangsrecht quasi, was einem jetzt auch zustehen würde, wenn man jetzt, weil du kannst ja quasi auch, wenn du jetzt eine Frau heiratest, die schon ein Kind hat, dann kannst du das Kind ja auch adoptieren, aber da hat halt der leibliche Vater ja trotzdem noch ein Umgangsrecht mit dem Kind. Und so ja, darauf haben die jetzt quasi hier gepocht, dass das hier jetzt quasi auch so sein müsste. Und da hat ihm halt der Bundesgerichtshof Recht gegeben, dass das dann halt genauso angewendet werden muss. Und das ist dann wohl auch bei den anderen Fällen jetzt halt so, also wenn das jetzt nicht ein lesbisches Paar ist, dass das schon so sein muss, dass der Vater jetzt nicht aus dem Nichts plötzlich ankommt und sagt, ich will da jetzt mit dem Kind was zu tun haben, sondern dieses, ja, dass er halt quasi schon immer da eine Rolle gespielt hat in dem Leben von dem Kind und auch aktiv darauf hingearbeitet hat, das ist da quasi ausschlaggebend und deswegen hat er dann entsprechend diese gleiche Behandlung dann jetzt hier zu erwarten, die man halt in dem anderen Fall, wenn das jetzt nicht ein lesbisches Paar wäre, Samenspende in Anführungsstrichen, quasi auch so. Aber ja, man kann halt nicht einfach nur sagen, der ist ein Samenspender und der darf das jetzt. Das klingt so ein bisschen nach, wenn du irgendwann mal was abgegeben hast. Und das sagen sie halt explizit, dass das halt nicht gehen würde. Ne? Also es kann jetzt nicht jeder, der irgendwann eine anonyme Samenspende oder irgendwas da erbracht hat und dann irgendwann festgestellt wird, wessen Kind das war, da dann irgendwie drauf pochen oder so. Das würde nicht funktionieren. Sondern das ist jetzt halt nur ein Fall, der jetzt das betrifft, dass die da jetzt hier nicht über eine Spenderbank gegangen sind oder so, sondern sich quasi jemanden aus dem Umfeld irgendwie gesucht haben, der dann da was zur Verfügung gestellt hat. Ja, schade. Ich hätte das dann quasi. Hätte ich gerne anders erklärt, aber gut. Dann hatte ich es falsch in Erinnerung. Oh, ja. Ah, wieder am Knopf vorbeigedrückt. Die Übernahme von der Deutschen Wohnen ist vorerst gescheitert. Vonovia verfehlt. Annahmestelle. Ja, es sollte ja eine Megafusion geben, die das Kartellamt auch nach, wenn überhaupt, oberflächlicher Prüfung, obwohl das schon seit Jahren läuft, genehmigt hatte, schon im Vorfeld genehmigt hatte. Die Deutsche Wohnen hatte auch gesagt, ja, wir lassen uns gern übernehmen. Der Chef von der Deutschen Wohnen, da hat auch schon sich gefreut auf seinen Stellvertreter-CEO-Posten im neuen Konzern, der dann quasi unschlagbare Marktführer auf dem deutschen Markt wäre. Wie gesagt, Kartellamt sagt, ist alles wunderbar. Wir haben ja überhaupt gar kein Problem mit Immobilienkonzentration in Eigentümerhänden in Deutschland. Nee. Aber das ist jetzt überraschend gescheitert, nur an ein paar Prozentpunkten. Und zwar ist es daran gescheitert, das an zwei Faktoren. Faktor Nummer eins ist, also erstmal überhaupt, die haben nicht 50% der Aktien in ihren Besitz bekommen, was halt Voraussetzung war, obwohl Deutsche Wohnen sie sogar unterstützt hat, also es war keine feindliche Übernahme. Allerdings, die konnten sich aus dem Free Float und von den institutionellen Anlegern, sprich in diesem Fall den Hedgefonds, nicht genug Aktien besorgen, um das zu machen. Weil ein sehr großer Teil, 30% der Aktien, sind von Indexfonds gehandelt. Und die Indexfonds, die verkaufen nicht, wenn nicht massenhaft ihre Kunden ihre Anteile verkaufen. Und da gab es halt gar keine Verhandlungspositionen zu fragen, hey, können für welchen Preis können wir das von euch kaufen? Die können das einfach nicht verkaufen, weil das ist einfach das Geschäftsmodell von einem Exchange-Traded Fund, wo halt zum Beispiel ein Index gehandelt wird. Und der Rest, den hatten halt institutionelle Großinvestoren, sprich Hedgefonds in diesem Fall, und die haben einfach gepokert bis zum letzten Moment, ob sie nicht doch noch ein höheres Gebot bekommen. Und das wurde nicht abgegeben, deswegen ist die Frist ausgelaufen und deswegen, ja, was war jetzt der zweite Anlauf, der da versucht wurde? Und der ist halt quasi an dieser Spezialität gescheitert, dass die ETFs so präsent waren in dem Markt und dass deswegen nicht die Mehrheit erreicht werden konnte. Ich glaube, das gab es in Deutschland so noch nicht. Zumindest nicht in so einem exponierten Fall. Fand ich interessant, weil es halt was Neues war, womit die anscheinend nicht gerechnet haben. Und zwar weder die Hedgefonds, die es ja eigentlich wissen müssten, ja, die hätten ja im Endeffekt in letzter Minute sagen können, hier, aber 15% Aufschlag. Ich weiß nicht, ob die 15% Aufschlag gezahlt hätten, aber sie hätten auf jeden Fall viel Aufschlag verlangen können und sie haben es nicht gemacht. Also gehe ich einfach mal davon aus, ich gehe nicht davon aus, dass sie die Sachen halten wollen. Ja, weil es wird da noch einen dritten Anlauf geben, dass die beiden Firmen fusionieren oder der eine den anderen übernimmt. Also hat es die, glaube ich, tatsächlich eiskalt erwischt. Was ich auch lustig finde. Einmal mit Profis. Ja, muss auch mal sein. Der Spiegel hat hier aufgeschrieben, was sich angeblich ändern wird in Deutschland durch den Klimawandel. Und ja, können wir mal durchgehen. Ich fand das jedenfalls wenig, bedrohlich, so ehrlich gesagt. Und im Einzelnen natürlich angesagt, aktiv zu werden und so weiter. Aber da kann man halt irgendwie auch gegenarbeiten, glaube ich, dass man das irgendwie überlebt oder leben kann, sozusagen. Hochwasserschutz ist zum Beispiel an der Küste bereits ausgebaut. Hier steht zum Beispiel 2050, aber ich hatte letztens bei ZDF gesehen, dass die deutsche Küste vor allen Dingen schon bis 2100 mindestens irgendwie gut ausgebaut ist oder so. Das ist in anderen Ländern sicher ein bisschen anders. Ja, aber eben unsere Küste zum Beispiel ist ja gut vorbereitet, ne? Heißt, das war nicht so sehen, was da im ZDF. Der Jetstream flaut ab, angeblich heißt es. Dazu ist mir eingefallen, dass wir auch die Windräder eine Rolle spielen könnten, aber davon mal jetzt abgesehen. Ja, wer den hohe Temperaturen befürchtet, das in, ja, ab 2050 oder so. Das sind natürlich noch ein paar Jahre und, ja, auf die Gesundheit wird ziemlich intensiv eingegangen. Hast du das extra hier angehalten? Wenn man das höhere Temperaturen vorausgesagt werden, das weiß ja jeder und wir Menschen kommen damit einigermaßen klar und ich glaube, die Landwirtschaft im Prinzip auch, wenn was Probleme sind, sind eher dann bei Landwirtschaft natürlich zu viel oder zu wenig Regen, zu viel oder zu wenig Hitze, ne? Dürre vor allen Dingen. Ja, bezüglich der Gesundheit machen sie sich Gedanken, weil die Leute Kreislauferkrankungen kriegen, wenn es heißer wird, ja, okay, oder Kreislauferkrankte dann eben größere Schwierigkeiten haben. Ja, sicher, das ist möglicherweise auch eine Frage von Anpassung. Ja, aber das ist dann eben eine persönliche Folge, weswegen ich es dann fraglich finde, sozusagen dann Geoengineering zu betreiben. ja, müssen auf Sorten setzen, heißt das hier, die mit den starken Temperaturen und feuchten Varianten zurechtkommen. Wenn man solche Sorten hat, ist ja okay. Ne? Das Problem ist ja nicht, dass man solche nicht so in Masse hat oder so. Und angeblich wird auch Wasser knapper. Ja, was vielleicht sein kann, wenn es dann mehr Starkregen gibt zum Beispiel und das vorhandene Wasser eben schneller abfließt oder so. Ja, auf Tourismus macht man sich, im Tourismus macht man sich hier Sorgen. Das finde ich auch relativ unerheblich. Also die werden schon einen Weg finden sozusagen, dann die Leute zu hin und her zu karren oder naja, weiter Geld zu verdienen. Du vergisst ja ein bisschen, dass wir da dranhängen durch die EU. Ne? Also überleg mal, wenn Italien, Spanien, Griechenland ihre Tourismuseinnahmen zu einem Teil verdienen, verlieren, dann. Ja, die Frage ist dann, was ist das Problem? Ist das Problem Mobilität, dass man nicht vernünftig reisen kann, wenn irgendwie, was weiß ich, die Gegend zerstört ist, nur das Wetter alles kaputt gemacht hat oder so? Sie sagen, dass die Durchschnittstemperaturen dort in Zukunft über 40 Grad liegen sollen, hier in dem Bericht. Und dass deswegen halt Leute da nicht mehr hinfahren werden. An heißen Tagen, ja genau, an heißen Tagen so durchschnittlich über 40 Grad sein. Für den Süden Europas wird das prognostiziert, das ist natürlich schon ziemlich viel. Aber sag ich mal, in Spanien wächst ja jetzt doch schon nichts. Ne? Ja, in Spanien Wasser, wächst Unmengen, aber ja, da musst du Wasser haben, aber wenn du Wasser hast. Ansonsten ist ja ganz viel Wüste da. Ne? Ihren Wasserhaushalt für den Gemüseanbau. Ja, das mit dem Wasser ist auf jeden Fall die Ahnung, denke ich mal. Da sind so ganze Ebenen voll nur mit diesen weißen Gewächshauszelten. Ja, ja genau. Also da wächst ja eben auch nur, weil man Wasser hinbringt, sozusagen. Ne? Ja. Und hier heißt es dann noch irgendwie, dass wir vor einem Kipppunkt stehen, möglicherweise. Die sind aber auch nicht so richtig irgendwie nachgewiesen. Und das Wasserproblem, das ist natürlich ein Problem, aber das kann man vielleicht auch in den Griff kriegen in 50 Jahren. Jetzt frage ich mich verdammt nochmal, warum machen wir denn das ganze Theater? Ist das wirklich alles nötig für so ein paar Veränderungen, beziehungsweise selbst wenn wir das machen, was ich ja noch okay finde, warum müssen wir dann so einen Druck machen? Warum muss das jetzt unbedingt in den nächsten 10 Jahren alles laufen und stehen und fertig sein und so weiter? Ich bin der Meinung, dass wir da viel mehr Zeit haben. Ja, aber Mammon, wir haben doch noch gar nichts gemacht. Ich meine, wir reden seit den 70er Jahren drüber. Genau. Ich meine, damals hat man noch gesagt, dass es wird es ist alles eine neue Eiszeit kommen. Aber nein. Wir machen seit den 70er Jahren schon alles. Verzeihung. Ja, alles, ich meine, wir machen gar nichts. Natürlich. Keine einzige Klimakonferenz seitdem. Ja, genau. So, nichts ist passiert. Ne? Seit 50 Jahren machen wir gar nichts. Deswegen müssen wir jetzt ganz schnell alles machen. Ja, das so Ding, was ich da eigentlich sehe, vor allen Dingen, ist halt ja, sie haben jetzt ihre Sachen, wo sie drauf zeigen können, und ich sehe das übrigens nicht so nach dem Motto so, ja, ist doch alles egal, wir kriegen das schon irgendwie hin oder so. Wir lernen da schon irgendwie mit zu leben. Das ist, glaube ich, ein bisschen blauäugig. Aber was ja das Problem an der ganzen Sache ist, da schreiben sie jetzt natürlich in diesem Artikel nichts drüber, aber was natürlich daran klebt, ist dieses ganze, dann rennt es jetzt halt los und wählen die Grünen, weil die irgendwie sagen, wir kümmern uns drum, und was machen die dann? Die sagen so, ja, wir können jetzt, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr, das geht alles nicht mehr, weil wir uns irgendwie in unserem engen Korridor des Zulässigen überlegt haben, dass wir keinen Atomstrom haben wollen und dies, das, jenes alles nicht möchten, sondern stattdessen lieber das Auto weghaben und die Moderne eingeschränkt. Und ich bin ja auch der Meinung, dass das alles nötig ist und so weiter, der Wandel, aber es muss nicht diese Eile sein, das sehe ich einfach irgendwo nicht. Es gibt ja auch noch diese, mit der Temperaturerhöhung, dass das eben logarithmisch eben läuft, und solange irgendwie wie soll man sagen, dass die CO2 nicht irgendwie der Ausstoß nicht noch massiv zunimmt, sind wir da schon mal auf einem richtigen Weg immerhin, also Wie gesagt, ich sehe Eile einfach nicht. Ich sehe da keinen Grund für. Vor allem die Frage ist halt auch immer wieder, warum Europa, das sowieso schon alles dafür tut, jetzt noch mehr tun muss, wogegen andere Länder halt drauf scheißen, die einen viel größeren Ausstoß haben. Ja, also wie viel davon ist auch sinnlos genau, und so? Von der ganzen was Politik. Genau soll das bringen? Im Endeffekt. Also da würde doch auch jeder Wissenschaftler sagen, ja, wenn das nur die Europäer machen, nix. Und alles, was wir weniger ausstoßen, ist schon absehbar, wird China mehr ausstoßen oder so. Ja. Also es ist alles Level, dass sie mehr ausstoßen, egal von welcher Metrik man ausgeht. Man macht jedenfalls dafür, die finde ich, bringen zu wenig. So sauber sind die da. Da müssen wir vielleicht nochmal über einen anderen Weg oder einen besseren Weg nachdenken oder so. Vor allen Dingen, dass man international mehr erreicht. Also das Vorbild funktioniert in allen Ehren, aber das funktioniert nicht. Wenn die Baerbock Kanzlerin ist und das hier bei uns alles nur wie ein Kätzchen und der Strom in den Hühnern gespeichert wird, dann werden sich die Chinesen auch überlegen, ob sie da nicht mitmachen. Ja. Tralali, tralala. Nord Stream Pipeline Nummer 2. Ist jetzt endlich durch das Thema. Nach langem Hin- und Hergezerre. Die beiden Seiten standen sich ja unvereinbar gegenüber. Die einen, die gesagt haben, wir haben einen Vertrag abgeschlossen und wir bauen das Gas und wir müssen das Gas auch abnehmen. Und die anderen, die sagen, ja, aber die Ukraine, ja, aber Umweltschutz. und Russland ist böse und wir dürfen Russland nicht die Möglichkeit geben, die Gasförderung nach Europa zu kontrollieren, weil Russland bringt 70% allen Gases nach Europa und mit der Pipeline würde sich das auf 73% erhöhen und das ist einfach ein zu großes Risiko. Man kann die tiefen Bedenken dieser Leute verstehen, vor allem wenn man sich die Ukraine anguckt, weil die Ukraine ist ja unser europäischer Energiepartner. Wusstet ihr das überhaupt? Die gesamte europäische Energiestrategie hat als einen der Eckpfeiler ja das sogenannte Gas-to-Energy-Prinzip. Heißt, beziehungsweise jegliche überschüssige Energie wird quasi in Wasserstoff umgewandelt. Wenn man Spannungsspitzen hat und es wird gerade zu viel Strom erzeugt, soll das gemacht werden. Aber es gibt auch den sogenannten grünen Wasserstoff und den blauen Wasserstoff. Und diese beiden Wasserstoffe, die werden nicht aufgrund von Elektrolyse mit Einsatz von Strom hergestellt, sondern die werden direkt aus Erdgas hergestellt. Und da wird das quasi hergestellt mit dem bösen, bösen Erdgas von der Ukraine, wo die Ukraine das Erdgas herbekommt dann. Darüber reden wir einfach jetzt mal nicht. Ja? Und dann kriegen wir das schöne Wasserstoff aus der Ukraine statt dem bösen Gas aus Russland. Dann wird alles gut mit der Energiewende. So, jetzt mal ganz verkürzt dargestellt. Das ist der Grund, warum wir überhaupt als Deutschland oder Europa ein Interesse daran haben, was schert uns denn, dass da Gas durch die Ukraine fließt und dass da Transitgebühren gezahlt werden. Außer man hat da natürlich wirtschaftliche Interessen, wie es manche Leute haben, oder man sieht halt die geopolitischen Aspekte und sagt, wir wollen Russland nicht die Möglichkeit geben, Druck auf die Ukraine auszuüben. Ja, weil die Ukraine, die leitet das Gas von Russland weiter und das ist eine ihrer Haupteinnahmequellen des Staates. Und es wäre halt, ja, ich meine, die Ukraine, die könnte sich ja anderweitig orientieren, dass sie nicht mehr so von diesen Transitgebühren abhängig ist. Oder wir könnten diplomatisch Einfluss nehmen, dass Russland quasi weiter das durch die Ukraine transportiert. Das haben wir nämlich jetzt auch zur Bedingung gemacht. Bis 2024 sind die Lieferverträge noch festgeschrieben und bis 2034 sollen die Lieferverträge zwischen Russland und der Ukraine jetzt festgeschrieben werden mit sehr straffen Bedingungen. Und das ist eine Bedingung, die an Russland gestellt wurde, damit auf Druck der Amerikaner, dass diese Pipeline stattfinden kann. Weitere Bedingungen an Europa wurden von Seiten Amerika, glaube ich, nicht gestellt, weil wir haben ja schon die Milliardenförderprogramme für die neuen Flüssiggasterminals, dass wir das Flüssiggas aus Amerika und Katar importieren können. Die sind ja schon durch und die Häfen, die werden ja schon gebaut und das ist ja alles schon, das wurde ja schon vor Monaten als Grundlage gefordert, dass halt die Pipeline überhaupt stattfinden darf von den Amerikanern. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum müssen wir als Europa und als Deutschland uns dem Diktat der Amerikaner da unterwerfen, ne? Dann stellt ihr die richtigen Fragen, die kann ich hier aber leider nicht beantworten. Hier geht es ja nur um die Nord Stream 2 Pipeline, die jetzt zu Ende gebaut wird und in Betrieb gehen wird und ja, die üblichen Leute schreien aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Und, ach ja, Umweltschutz, ne, ist ja auch immer so ein Thema. Ja, deswegen vielleicht auch noch. Das hat man bei der Planung auch nicht bedacht oder so. Ja, also diese ganze Sache, ihr habt es vielleicht mitbekommen, deswegen habe ich das auch so erzählt. Das ist eine richtige Posse, was da passiert. Ja, Ukraine und Amerika mischen sich da ein und, ach, unglaublich. Naja. Ja, hier geht es jetzt um die Flutgeschichte. Da gab es ja hier von dieser Hannah Cloak, Professorin für Hydrologie an der britischen Universität Reading. Und die ist eine der Entwicklerinnen des europäischen Hochwasserwarnsystems und hat in der Sunday Times von einem monumentalen Systemversagen gesprochen, wie hier vom Tagesspiegel nochmal dargelegt wird. Weil ja eine Warnung an Deutschland rausgegangen ist und da irgendwo was schiefgegangen ist, dass das nicht weitergegeben wurde. Dem ZDF sagte sie am Sonntagabend, man habe die Daten zur Warnung über ein umfassend großes Gebiet an Deutschland übermittelt, aber irgendwo ist die Warnkette dann gebrochen, sodass die Warnungen nicht bei den Menschen angekommen sind. Und das war wohl schon 7 Tage vorher oder so. 4 Tage die ersten Anzeichen, 9 Tage, 4 Tage vorher kam das europäische Warnsystem und 24 Stunden vorher nahezu präzise vorhergesagt, welche Distrikte vom Hochwasser getroffen werden sollen. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, aber im Radio und so weiter ist nichts gelaufen oder wenig, ne? Das war wohl ein Problem, dass das irgendwie die normale Medienversorgung. Ja, die Kette ist wohl schon vor dem Radio gerissen, die ja. Dame hier anspricht. Also ach so. Okay. Massives Versagen von zuständigen Behörden, würde ich mal anmahnen. Aber und die Basis dahinter von wissenschaftlicher Seite, wie man das ermitteln kann und so und wie die darauf gekommen sind und dass das wirklich vorher bekannt war, wird hier nochmal bei Kachelmann-Wetter dargelegt. Ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung, ein ziemlich langer Artikel, wo sie halt genau diese Chronologie hier durchgehen, ab wann man da was quasi sehen konnte auf diesen Bildern halt und wie genau und so weiter und so fort und mit dieser Niederschlagsmenge und wie das halt eben, wie man darauf kommt und so. Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und ja, also ja. Ich muss auch sagen, ich nutze Kachelmann privat normalerweise, wenn ich nach Wettersachen gucke. Und da war auch vorher schon alles, wie es oben in dem Bild von dem Artikel zu sehen war, alles lila mit Ausrufezeichen, hast du nicht gesehen. Also jemand, der sich dort informiert hat, wusste, was kommt. Ja, das ist auch heutzutage wie das Tempotaschentuch. Das ist Kachelmann-Wetter. Ja, hier geht es um die Verfassungsbeschwerde zum Staatstrojaner von Baden-Württemberg. Da gab es eine Verfassungsbeschwerde, die jetzt abgelehnt wurde. Zulässig, ja. Und zwar, also ich habe das jetzt nur kurz vor dem Stream gelesen gehabt. Ich habe es, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden. Soweit ich das verstanden habe, also sie weisen hier schon darauf hin, was dann auch in dieser Beschwerde halt drin stand, dass ja dafür, dass dieser Staatstrojaner irgendwo eingespielt werden kann, müssen es halt bestehende Sicherheitslücken muss es da geben, die halt nicht bekannt sind, sogenannte Zero-Day-Exploits. Und mit diesen Sicherheitslücken kann man dann diesen Trojaner einspielen und das sorgt natürlich dafür, dass man da ein Spannungsverhältnis hat zwischen zwei verschiedenen Dingen, die der Staat halt eben eigentlich tun muss. Nämlich einmal quasi diesen Trojaner einspielen, was man dann, um den Sicherheitsbehörden irgendwelche Dinge zu ermöglichen, machen möchte nach Polizeigesetz oder was weiß ich nicht was. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch die Verpflichtung, natürlich die Bürger vor irgendwelchen Schäden zu bewahren, die natürlich dadurch auftreten können, dass es irgendwelche Zero-Day-Exploits gibt in Software, die viel verwendet wird, die ja natürlich auch von anderen Leuten ausgenutzt werden kann, von irgendwelchen Hackern oder so. Und deswegen sollte man halt eben meinen, aufgrund von anderen Rechten, die man da schon mal festgelegt hat, halt, dass diese informationstechnischen Systeme geschützt werden müssen, dass sie dann verpflichtet sind, halt diese Zero-Day-Exploits halt nicht einfach offen zu lassen, wenn sie bekannt geworden sind. Und da wollte man hier halt ansetzen mit dieser Klage und dann sagen, dass sie da quasi ihrer Pflicht nicht nachkommen, wenn sie das nicht tun. Und das Verfassungsgericht hat diesem quasi auch Recht gegeben, allerdings kritisiert, dass um diese Abwägung jetzt zu treffen, was da wann wie irgendwie greift, sehen sie sich halt nicht zuständig und sagen halt, das ist eine fachpolitische Geschichte und das müsste dann halt festgelegt werden von der Politik in Baden-Württemberg, was da jetzt vor, unter welchen Bedingungen wie irgendwie den Vorrang gewinnt und so weiter. Subsidiarität, und so fort. Ne? Wie steht da das im Prinzip Subsidiarität anfordern und Ja, aber irgendwie auch irgendwie sagen, so verstehe ich das mal, so sagen, dass sie ja, das nicht richtig verstehen können, weil sie ja keinen Zero-Day-Exploit haben oder so, weil sie es nicht vorführen können oder so. Nee. Dass es gar nicht eine Lücke gibt oder so, so eine Art. Also, ja. Ist wieder technisch auch schwer zu beurteilen, verstehe ich auf jeden Fall. Ja, das können niedrige Gerichte aber auch nicht besser. Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, wie ich es erklärt habe. Jedenfalls haben sie es als unzulässig erklärt. Und dafür gibt es ja häufig verschiedene, aber viele Gründe. Wirklich, ja. Falsche Apotheke kann echte Impfzertifikate erstellen. Echte Preis findet den Knopf nicht. System gehackt. System wurde gehackt. Die Apotheken wurden gehackt. Beziehungsweise nicht die Apotheken wurden gehackt, sondern das System vom Deutschen Arztverband wurde gehackt. Es gab zwar, ja, der Deutsche Arztverband musste ja da im Endeffekt die Plattform zur Verfügung stellen für alle Apotheken, damit die die digitalen Impfpässe einrichten können. Und die Leute, die nicht direkt beim. Bitte? Die Digidata aus Düsseldorf kann das auch. Das wird ZDF, glaube ich, jetzt recht. Die, und die Apotheken, die nicht in dem Dachverband mit drin sind, die da gibt es wohl 470 Apotheken deutschlandweit, die in diesem Verband nicht mit drin sind. Die müssen aber rechtlich gesehen auch eine Zugangsmöglichkeit bekommen. Und die Dokumente, die es benötigt, um den Zugang da freigeschaltet zu bekommen, waren wohl relativ leicht zu fälschen, mit Hilfe von Photoshop und einer Eingabe von einer 10-stelligen Nummer, die nicht mal überprüft wird, ob die korrekt ist oder nicht. Und das Ganze haben ein paar Reporter vom Handelsblatt rausgefunden. IT-Spezialist in Anführungszeichen. Aber man merkt, es war nicht sehr viel technisches Know-how notwendig, um diese sogenannte Sonnenapotheke dort zu aktivieren und einfach im System nach Lust und Laune schöne Impfpässe rauszustellen. Der Deutsche Ärzteverband schaltet darauf das Portal komplett ab. Deswegen lest ihr ja in den Zeitungen überall, ja, ab Montag können die Zertifikate wieder ausgegeben werden. Die haben das Problem deswegen anscheinend gelöst. Und für manche Leute die gute Nachricht, einzelne Zertifikate, die von einer Apotheke unrechtmäßig herausgegeben worden sind, kann man nicht für ungültig erklären. Also, der Scam hat auf jeden Fall funktioniert. Und auch nochmal, einmal mit Profis. Unsagbar, wirklich. Wir haben nur Dilettanten, sonst nichts. Gut, ich meine, der Sonderfall mit den nicht registrierten Apotheken, ich meine, wenn wir 470 davon deutschlandweit haben, ja, das ist doch wohl ich meine, wie lange ist ein Praktikant damit beschäftigt? Einen ganzen Tag vielleicht? Ich weiß ja nicht, wie viele Akten der sortiert muss, aber ja, da haben sie sich richtig ins Zeugs gelegt. Wo sie sich auch richtig ins Zeug legen, ist ja in England. Da gibt es ja nicht nur die Pandemic, sondern die Pingdemic. Ja, das haben natürlich alle wieder sehr schön berichtet. Und ja, das Problem ist einfach, dass die ganzen Leute ihre Apps, die Apps aktiv genutzt haben, sobald die halt so einen Proximity Alert bekommen haben, erstmal für ein paar Tage in Quarantäne müssen. Und das hat vielen Arbeitgebern gar nicht geschmeckt, weil die einfach, ja, das Personal fehlt. Gehalt wird weitergezahlt, da gibt es zwar Ausgleichszahlungen, aber die fließen halt ein bisschen langsam. Und ich denke mal, manche Leute werden das auch gerne ausgenutzt haben, um sich ein paar Tage extra Urlaub zu beschaffen. Ja, gerade mit den ganzen Öffnungen, die es ja in England gerade auch gibt. Was ja das Paradoxe an der ganzen Situation ist. Ne? Und dann merken die Leute, okay, ich habe mir jetzt quasi Pingdemic freigenommen, aber ich kann nirgendwo hingehen, weil die Restaurants haben zu, weil kein Personal da ist und manche Supermärkte haben nur ein paar Stunden am Tag auf und daraufhin wurde jetzt direkt wie gesagt, Leute, ihr müsst das doch gar nicht so ernst sehen. Wir definieren jetzt wieder ein paar Berufsgruppen, die nicht unbedingt sich selber isolieren müssen und der Durchschnittsbürger, der löst das Problem einfach dadurch, indem er die App einfach nicht installiert oder wenn er sie installiert hat, einfach das Bluetooth ausschaltet. Ja, das ergibt doch alles so viel Sinn, da können wir uns alle drüber freuen, oder? Endlich sind wir sicher. Ich find, das ist lustig. Was sagen denn die Humorexpertinnen dazu? Ja. Müsste man eigentlich mal anfragen. Jetzt sich wohl lachen nicht ein, wahrscheinlich. Ja, hier haben wir wieder eine kleine Grafik-Visualquelle. Chris, wenn du mal zwei Sachen klickst, und zwar einmal unter Point View, wo dieser Balken nicht grün ist, da einmal draufklicken. Und weil man muss leider noch zwei Filter einstellen, sonst kann man mit der Karte wenig anfangen. So, und dann bei Event Type, das ist das dritte von oben, einmal die Riots rausnehmen, weil sonst sieht man vor lauter Riots den Globus gar nicht mehr. Riots sind halt von Demonstrationen über Aufstände, alles Mögliche. Es ist ziemlich weit gefasst, deswegen klattert das die ganze Karte zu. Aber wenn wir die Riots und wenn wir die Riots ausgeschaltet haben, dann sieht die Karte doch schon etwas übersichtlicher aus, aber immer noch erschreckend, weil hier haben wir zwar auch noch so Sachen wie Angriffe auf Journalisten und sowas dabei, was, also niederschwellige Ereignisse, aber hier ist alles dabei von, wie gesagt, Angriffe auf Journalisten über Leute, die Bomben per Pakete verschicken oder Bombenanschläge machen, bis hin zu Kriegshandlungen mit Armeen. So, wie unterscheiden die denn Riots von Protests? Ja, diese Unterscheidung ist ein bisschen schwierig und deswegen ist es am besten, das einfach wegzuschalten. Ich denke mal, ein Protest ist es so lange, bis es ein Riot wird. Ja. Also wenn man sich ein Land explizit anguckt und da so ein paar Sachen nachvollziehen will, dann kann man die Riots wieder anmachen. Aber auf der großen Karte, um eine Übersicht zu bekommen, dafür sind einfach zu niederschwellige Sachen da drin. Ja, Proteste mit Demonstrationen mit 200 Leuten, wo halt gegen Demonstranten halt oder wo halt es zu einer Körperverletzung gekommen ist und dann erscheint das da schon. Und deswegen, es ist halt sehr niederschwellig, diese Sache. Das ist eine NGO, die von der UN finanziert wird, aber nicht der UN angegliedert ist. Was sollen wir jetzt zeigen? Was, den Stand der Leute, wie die gegen den Staat eingestellt sind oder Gewalt? Oder was ja, alle Gewalt, ja, also Gewalt gegen Zivilisten und Kriegshandlung. Alles, was weltweit stattfindet. Wir sehen in Südamerika auch, beispielsweise, das sind die ganzen Drogensachen. Ne? In Afrika sind das halt die ganzen Regierungen gegen die Leute Sachen. Was mich sehr interessiert hat, wir hatten zwei Bombenanschläge in Deutschland innerhalb des letzten Jahres, was ich gar nicht mitbekommen hatte. Einen in Berlin und einen in Hannover oder Hamburg oder so. Das sieht man, das sind die beiden roten Punkte. Ja. Hier, Violence against Civilians, und wenn du auf Event Details oben klickst, rechts oben in dem blauen, genau, und dann links auf den Pfeil, und da ist dann eine kleine Zusammenfassung. Ja, es ist ein bisschen klickmäßig, aber man kann sagen, hier, am 8. Oktober 2020 sind zwei Mitglieder der Rechten, der Far-Right, die Partei Politiker ins Gesicht geschlagen. So, ja, also das, sowas würde halt hier reinziehen, weil das ist halt Gewalt, Politiker oder Journalist. Ne? Also die beiden Roten fand ich halt zum Beispiel interessant, weil ich das gar nicht mitbekommen hatte. Das ist eine Explosion. Ne? Am 25. Oktober 2020 explodierte in Berlin-Mitte bei der Leipzig-Gemeinschaft an der Invalidenstraße, und es wurde ein Bekennerbrief gefunden, der ein Ende der Coronavirus-Protection-Measures verlangt. Und ach, Neuwahlen, wie gesagt, habe ich zum Beispiel nicht mitbekommen. Hätte ich gedacht, dass gerade sowas in der Zeitung stehen würde. Ja. Und das andere war, glaube ich, auf eine Parteizentrale oder was war das? Das war auch eine Explosion. Property Destruction. 28. Mai 2021. In Oldenburg. Ah nee, das ist Flüchtlings. Auf ein Flüchtlingsheim in Oldenburg, da ist was, ist eine Bombe explodiert. Und niemand ist zu Schaden gekommen. Ich glaube, da hatte ich, glaube ich, sowas in den Nachrichten drüber gelesen, aber ja. Gut. Ich wollte euch das Tool einfach nur vorstellen, weil es gibt ja so ein paar Webseiten wie Smart beispielsweise oder das World Population Tool, was ich auch mal vor ein paar Wochen gezeigt hatte. Und hier geht es um Konflikt- und Kriegshandlungen und man kann das in den Filtern halt auch so einstellen, dass man halt auch nur sieht, okay, wie sind denn die militärischen Bewegungen beispielsweise im Jemen, wie sind denn die militärischen Bewegungen in Afghanistan und solche Sachen. Da kann man sich dann quasi selber so kleine Karten sich angucken, wie man sie ja manchmal auch in irgendwelchen Nachrichtenartikeln sieht. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass in ganz vielen Karten von Nachrichtenartikeln das als Quelle genannt ist. So, und da habe ich das gefunden und stelle euch das hier vor. Ich fand das eine sehr interessante Seite. Und die haben auch andere interessante Nachrichtenpublikationen manchmal. Anscheinend. Keine täglichen Nachrichten. Wie gesagt, hauptsächlich dieses Visualisierungstool. Viel Spaß damit. Bankrupt Zimbabwe. We'll begin paying reparations to white farmers. Hups, April 9. 2019. Falscher Link habe ich eingereicht. Egal. Es geht im Endeffekt darum, dass Zimbabwe ja anerkannt, Zimbabwe hatte ja unter Mugabe weiße Landbesitzer enteignet. 12.000 bis 14.000 Leute, also Besitzer und Familie. Und das Land wurde umverteilt an schwarze Leute und später wurden halt die weißen Farmer quasi wieder zurückgebeten, nachdem sie vertrieben wurden, weil halt die Landbewirtschaftung sich komplizierter darstellte, als es so ungelernte kommunistisch umgesiedelte Leute halt konnten und es ja zu Hungersnöten kam und andere Sachen. Und ich meine, in Simbabwe ist ja generell die wirtschaftliche Situation nicht so super. Die haben sich gerade ein bisschen erholt und haben jetzt nicht mehr 500% Inflation, sondern nur noch knapp unter 100% Inflation von Jahr zu Jahr. Was ein Fortschritt ist für Simbabwe. Aber das ganze Reparationsprogramm, was jetzt mittlerweile, also am Anfang wurde es aufgelegt mit 20 Millionen US-Dollar äquivalent Soforthilfe, aber man hat halt ganz schnell angefangen, gar nicht mehr in US-Dollar äquivalent das Ganze zu rechnen, sondern in US-Dollar, wegen der eben genannten Inflation. Und im Endeffekt gibt es da jetzt einen Fonds in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar, was halt an diese ehemaligen Farmer beziehungsweise deren Nachkommen, weil viele von denen ja gestorben sind, ausgezahlt werden soll jetzt. Allerdings ist Zimbabwe ja generell ein Problem mit der, hat da ein Problem mit der Refinanzierung, aber die haben es halt geschafft, aus den ganzen Töpfen dieser internationalen Hilfsgelder diese 3,5 Milliarden zusammenzukratzen. So. Die haben noch nicht sehr viel Geld davon ausgeschüttet. Die haben unter 100 Millionen, glaube ich, insgesamt an Programmen überhaupt an Pharma ausgegeben bis jetzt. Aber wie gesagt, diese 3,5 Milliarden, die jetzt zusammengekratzt haben, die wecken Begehrlichkeiten. Und da gibt es jetzt unter anderem das Volk der Gukurahundi. Und die sagen, ja, Moment mal, da sind auch nur 12.000 bis 14.000 Weiße vertrieben worden. Unter Mugabe wurden bei uns 20.000 abgeschlachtet. Und warum kriegen wir keine Reparationen? So. Und deswegen ist das Reparationsprogramm jetzt erstmal zum Erliegen gekommen. Es war ja sowieso nicht so ein ganz großer Erfolg, weil viele Weiße haben halt gesagt, okay, sollen wir jetzt wirklich zurückgehen, weil wir sind jetzt gerade geflohen, mit unserem Leben davon gekommen, sollen wir jetzt darauf vertrauen, dass da das Geld tatsächlich fließt? Und deswegen ist das Programm sowieso sehr in Stocken gewesen. Und das wird jetzt interessant zu sehen, ob es jetzt überhaupt stattfindet, nachdem, wie gesagt, andere Begehrlichkeiten wach geworden sind. Und das ganze Thema mit den weißen Farmern in Simbabwe ist ja sowieso ein heißes Eisen, ja, weil das halt so gewisse Systematiken, wie die Welt funktioniert, darstellt, die manchen nicht so ganz politisch in den Kram passt, wenn das öffentlich diskutiert wird. Ne? Ich meine, wie kann eine Landreform, wo reiche Leute enteignet werden und armen Leuten wird das Land gegeben, wie kann das schiefgehen? Kann doch gar nicht passieren. Das war kein echter Sozialismus, ne? Muss man direkt dann sagen. Ja, und so geht's weiter in Simbabwe. Der Renaissance-Damm, den habe ich ja schon lange vorgestellt. Das ist ein Dammprojekt, was im Endeffekt Äthiopien und Eritrea sehr viel Geld einbringen wird an Elektrizität und an vielen anderen Vorteilen, die sie da durch die Aufstauung erzielen können. Allerdings würde Ägypten ein Viertel bis ein Drittel des kompletten Wassers fehlen. Da ist klar, warum das Konfliktpotenzial hat, und das hat jetzt auch gerade eine internationale Kommission besprochen unter der Führung von Norwegen. Die sind im Endeffekt nicht zu einer wirklichen Übereinkunft gekommen. Es stand im Raum, dass man sagt, okay, wir könnten den Damm entweder nur halb befüllen oder wir können ihn über einen etwas längeren Zeitraum befüllen, dass weniger Wasser abfließt, ja, sodass Ägypten nicht nur 25% des Wassers fehlen, sondern nur 15% oder so. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie hin. So ein Kompromissvorschlag wurde quasi gesucht, aber ist halt, im Endeffekt an Äthiopien gescheitert. Ja, weil die sagen, warum sollen wir da auf Geld verzichten? Um es mal ganz krass zu sagen. Und das birgt halt, ich habe es ja schon mal gesagt, ja, das birgt großes Konfliktpotenzial. Und was ist denn gerade in Äthiopien sowieso schon? Wir haben da ja den Tigray-Konflikt, die Tigray-Region, die sich ja entfernen möchte. Und nach dem, was da abgegangen ist, kann man es denen auch nicht verdenken. Ja, ne? Ich meine, ich habe es ja erzählt, da wurden ja quasi, die wurden ja von der eritreischen und äthiopischen Armee quasi bekämpft. Ja, wo die sich auch gedacht haben, Moment mal, wie kann das sein, dass hier in unserem Land eine fremde Armee gegen uns auf einmal kämpft, in unserem eigenen Land? So, und der Punkt ist der, die Tigrayer, die haben sie ja sogar zurückgeschlagen. Da gab es jetzt einen langen Waffenstillstand, 4 Wochen lang. Allerdings sind die Kämpfe auch wieder jetzt weiter am Laufen. Das ist also immer noch nicht beendet. Und das sind die zwei riesigen großen Probleme, die dieses Land gerade hat. Diesen inneräthiopischen Konflikt. Und ja, ne, vielleicht kommen die nicht nur die Eritreer und helfen der Zentralregierung, vielleicht kommen die Ägypter ja bald und helfen den Leuten in Tigray. Da warte ich ehrlich gesagt die ganze Zeit drauf. Wegen dieser Dammangelegenheit. Ja, du weißt ja nicht. Ich sage jetzt nicht, dass ich das gut finde. Mich wundert es, dass halt diese militärisch geprägte ägyptische Zentralregierung sich so zurückhält. Wir dürfen nicht vergessen, was das für eine Regierung ist. Es ist Militärdiktatur, die versucht, das Land irgendwie zusammenzuhalten. Ja, und diese Wassersache ist an sich das größte Problem, was Ägypten hat. Ist noch größer als der Konflikt mit der Muslimbruderschaft. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, deswegen wurde ja jetzt auch so ein großer Druck gemacht und diese internationale Kommission wurde zusammengesetzt, weil Äthiopien ja die ganze Zeit gesagt hat, nee, wir wollen das nicht auf UN-Ebene besprechen, und da gibt es halt ein paar Länder wie China beispielsweise, die denen helfen und das halt da auch blocken, dass es da nicht besprochen wird. Erste diplomatische Lösungsversuch ist gescheitert. Mal gucken, wie viele diplomatische Runden es noch gibt, bis halt Ägypten sowas macht, wie ich gerade gesagt habe. Warum helfen die den Tigray-Rebellen nicht? Das würde denen doch irgendwie in die Hände spielen. Aber Preis, wer sagt denn, dass sie das noch nicht schon lange tun? Offensichtlich, also die haben keine Unterstützung von Ägypten. Das ja, aber wie kann es dann sein, dass Tigray so fast schon zurückschlagen kann? Also das wundert mich schon, dass es da keine... Es ist halt Partisanenkrieg auf eigenem Territorium. Normalerweise funktioniert das ganz gut. Guck mal nach Afghanistan, ne? Friedensnobelpreisträger übrigens, der Typ, der da in Tigray die Leute abschlachten lässt. Das hatte ich ja auch schon mal vorgestellt. Und diesen faulen Deal halt, dass der sich halt mal die Armee vom Nachbarland mal eben noch mit ins Boot nimmt. Schon geil. Vom eigentlich verfeindeten. Vom eigentlich verfeindeten Nachbarland, muss man auch sagen. Ja. Ne? Mit denen man vorher auch gerade erst den Konflikt beendet hat. Ja. Gut. Jetzt ein Artikel der Japan Times, ein mittellanger Artikel, wo halt einige Sachen zusammengefasst werden, woran es gerade an allen Ecken und Enden hapert. Ich rede ja immer wieder darüber, manche Leute können es gar nicht mehr hören, aber die Supply Chain Krise wird immer schlimmer. Ja, ich habe ja viele verschiedene Stagen schon vorgestellt und allein jetzt in der letzten Woche gab es so viele neue Sachen aus China, aus Brasilien, aus England, aus so vielen verschiedenen Ländern. Ja, ich meine, in China ist gerade wieder Flut, ne, habt ihr vielleicht auch mitbekommen. Das verlangsamt auch relativ viel dort. Und es wird immer schlimmer und es gibt halt auch immer mehr Artikel, die halt darüber reden, wie sollen wir das denn jetzt langfristig aufstellen, weil wir sind jetzt halt seit 6 Monaten in einer Situation, die sehr seltsam ist und die sich einfach nicht mehr wirklich einrüttelt, weil dauernd wieder irgendwelche Ereignisse entstehen. Ja, denkt mal an den Suezkanal, denkt an Yantian, denkt an die verschiedenen anderen Sachen in Jemen, in Saudi-Arabien, in Beirut, wo die Sache im Hafen explodiert ist. Das hat ja auch lange Zeit die Sachen lahmgelegt. Und da sind einfach so viele Sachen passiert, dass die ganzen Rückstaue nicht mehr aufgearbeitet werden konnten. Ja, also es gibt jetzt Verzögerungszeiten von Lieferungen, die 8 Monate teilweise betragen. Das gab es so nicht. Das gab es so noch nicht. Ja, es ist wirklich, und mittlerweile gibt es halt es gibt jetzt halt den dritten Preissprung. Ja, der erste war der Corona-Preissprung, der zweite war Supply Chain Disaster Preissprung. Und jetzt gibt es den dritten Preissprung, weil jetzt halt die ganzen Analystenfirmen gesagt haben, so ja, im nächsten Quartal werden wir die ganzen Verspätungen auch nicht mehr nachholen können. Und es gibt auf dem Markt nicht genug Schiffe, dass Reedereien halt mehr Kapazitäten zukaufen können, um mehr Schiffe durch die Häfen zu schicken, um Verspätungen aufzuholen, weil die Häfen ja halt auch verstopft sind. Und weil es nicht genug Schiffe gibt, um zu chartern. Und es gibt die Container nicht. Habe ich alles schon drüber gesprochen. Wird immer schlimmer. Die Preise steigen ja auch. Ne? Ich meine, Audi oder so hat ja diese Woche auch angekündigt, hier, wir kriegen keine Chips, wir machen erstmal eine Woche Pause. Ja, das sind ja auch Kulinarier. Ne? Nein, da geht es um die Computerchips. Und ja, das ist schon lustig. Die Leute müssen halt alle jetzt ihre Supply Chain irgendwie umstellen. Und alles, was halt im letzten halben Jahr geordert wurde, kommt nicht pünktlich an. So, das alleine ist schon ein krasser Faktor in der Logistik. Ja, außer man bestellt halt zusätzliche Kapazitäten, chartert zusätzliche Schiffe, aber die gibt es kaum auf dem Markt. So, deswegen hast du was im letzten halben Jahr bestellt, kommt es an mit Verspätung und du kannst nichts dagegen machen. Mein japanisches Bier, das ich zum Geburtstag geschenkt kriegen sollte vor 3 Monaten, ist immer noch nicht da. Ja, nur kurz zur Schweinegrippe, die läuft jetzt seit 2 Jahren, die Schweinegrippe. Ja, die Schweinegrippe, die Schweine weltweit niederrafft. 50% der chinesischen Schweinepopulation ist der Sache zum Opfer gefallen. Ich habe es ja erzählt, die sind da teilweise mit der Armee gegen die Schweine vorgegangen. Und es war halt auch ein Kampf der Chinesen, die halt sich gegenseitig verseucht haben, um sich gegenseitig aus dem Geschäft zu drängen. Und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass die weltweite Produktion, also nicht nur, es gab ja in Amerika das, in China, in Südamerika, in Vietnam wurde sehr stark betroffen auch. Sagen wir es mal so. Die gesamte industrielle Kapazität von 30 Jahren wurde quasi in den letzten 2 Jahren vernichtet. Ja, weil, und jetzt muss quasi die gesamte Schweinepopulation von derzeit rund 90 Millionen wieder aufgeforstet werden auf die 120 Millionen, die wir mal hatten vor 2 Jahren. So. Oh mein Gott, ja. Sie haben die Schweine getötet. Ihr Schweine. Das ist eine schlimme Aufgabe. So. In China ist Schweinefleisch heute teilweise immer noch auf Rindfleischniveau. Und zu diesem Beitrag hier bitte nicht irgendwelche einschlägigen Begriffe verwenden, weil sonst, sonst kriegen wir wieder einen Filter rein für ab 18. Ja, das ist schon schwierig, ne? Ich meine, wir hatten es ja vorhin, wir sind eine sexuell verklemmte Gesellschaft. Wir müssen an sich noch viel mehr alles sexualisieren. Und da hat sich Vidme gedacht, wir gehen doch mal aus dem Geschäft. Und ein Pornohersteller hat sich gedacht, wir kaufen die einfach mal. Und alle Webseiten, die Vidme-Videos embedded hatten in der Vergangenheit, haben auf einmal die Links zu Videos mit anzüglichen Inhalten bekommen. Gab es so schon mal, allerdings noch nicht mit solchen krassen Auswirkungen. Da muss man halt im Endeffekt da müssen die Anbieter halt ihre Archive besser kuratieren und halt gucken, okay, wo sind irgendwie embeddete Sachen eingebunden, und wenn ein Anbieter da vom Markt verschwindet, dann muss man halt zumindest irgendwo auf dem Webserver so einstellen, dass halt diese Sachen nicht mehr aufgerufen werden können. Nur kann man ja einfach nur eine Blacklist machen. Ach, Vidme gibt's nicht mehr, Vidme Blacklist Pack. Problem gelöst. Aber jetzt haben die gesehen, wie, ja, ne, die besten Freunde und so, ihr wisst schon. Beste Freunde fürs Leben. Und You Never Walk Alone in Großbritannien gibt es eine neue Masche, mit der die besonders gebildete Elite verführt wird. Und zwar mit feinstem Bio- und ethisch vertretbar angebautem Kokain. Ja, wo man quasi per QR-Code den lächelnden Bauer beim Pflücken der Pflanze zugucken kann. Dafür ist das Ganze natürlich 5 oder 6 Mal so teuer. Und es ist nicht nur ein Einzelfall, sondern es ist eine gesamte Masche gewesen, überregional in Großbritannien. Und dazu kann ich nur eins sagen, die Leute haben es tatsächlich verdient. Die Leute haben es verdient. Am besten noch regional angebaut und so, ne? Ja, da könnte man sich noch ein paar Labels ausdenken. Welches Label würde euch davon überzeugen, das Vierfache zu bezahlen? Ja? Deutsche Gesellschaft für ethisch angebautes Kokain. Oh Gott, das N-Wort. Was ist denn das N-Wort? Ja, jetzt hier heiße Neuigkeiten, gerade während unserer Sendung. Brechende Neuigkeiten. Bericht das hier, genau. Frau Baerbock ist in der Kritik, weil sie bei einer Podiumsdiskussion das Wort Neger gesagt hat. Und zwar... Mega, so wie mega super duper? Nee, Neger. Mega Upload. Neger-Upload, genau. Und sie hat hier beschrieben einen Fall, wo jemand sich geweigert hat, in einem Bekanntenkreis ein Kind eine Schulaufgabe zu erfüllen, weil da das Wort Neger drin vorgekommen ist. Und in der Beschreibung seine gute Reaktion darauf, er weigerte sich, eine Aufgabe zu erfüllen, die mit dem N-Wort eingeleitet wurde. Daraufhin wurde ihm vorgeworfen, er störe den Schulunterricht. Er war also plötzlich der Schuldige und nicht diejenigen, die solches Lehrmaterial erstellt hätten. Dieser Vorfall wühlt mich noch heute auf. Leider habe ich in der Aufzeichnung des Interviews in der emotionalen Beschreibung dieses unsäglichen Vorfalls das N-Wort zitiert und damit selbst reproduziert. Nein, ja, sie ist das Problem und sie hat es jetzt erkannt. Ja, aufgeführte genau. Kanzlerkandidatin. Deswegen, das ist natürlich total schlimm. Also erstmal würde ich ja sagen, ich brauche Zeugen dafür, dass das wirklich in ihrem bekannten Kreis passiert ist und nicht irgendwas ist, was sie irgendwo gelesen hat oder so. Abgeschrieben hat, hier genau. Das ist mittlerweile bei mir so und ja. Aber ich meine, das ist hier wieder das Ding. Ne? Das ist halt ganz furchtbar, das war falsch und es tut mir leid, denn ich weiß ja um den rassistischen Ursprung des Wortes, den es nicht gibt. Ja, der Ursprung des Wortes, das ist auch ein ganz guter Punkt. Ne? Ich kann mich erinnern, dass mir hat erzählt hat, dass das entsprechende N-Wort-Dorf bei uns im Dorf, in der Stadt, dass es entstanden wäre daraus, dass es ein neues Dorf war, ein neues, näheres Dorf ursprünglich. Ja, näheres Dorf. Das kann da auch sein, Negerdorf. Ja, aber auf jeden Fall. Ja, ja. Es gibt also vielleicht mehrere Erklärungen. Das andere auch, ne? Negerwort, und das habe ich gerade dem Ben Brechtgen auch geschickt, der es weiterverteilt hat, ohne mich zu nennen, Schlitzohr. Es gibt ja dieses berühmte Video von unser Lehrer Dr. Specht von vor über 20 Jahren, wo er da das sagt, dass das aus dem Griechischen kommt und eigentlich nur Schwarzer bedeutet. Und so ist es nämlich. Das wird aber auch nicht mehr gezeigt im Fernsehen. Ja, aber es ist nicht das Rassistische. Der Ursprung des Wortes ist nicht rassistisch. Und die Verletzungen, die schwarze Menschen unter anderem durch ihn erfahren, zeige ich uns in dieser Puppe, wo dich das Wort angefasst hat. Ja, naja, auch, ist mir bewusst die Quadrummel würde sofort auf alle möglichen Sachen zeigen. Deshalb haben wir mit dem Zentralrat abgewogen, ob das eindringlich Beispiel geeignet ist, bla bla bla. Mit dem bla, Zentralrat bla. Der Neger? Nee, Zentralrat der Juden, da war das die Podiumsdiskussion. Um die Missstände auch im Bildungsbereich hinzuweisen, die Missstände. Die Missstände, dass Schüler keine Aufgaben erfüllen wollen, weil ihnen vom Politbüro Annalena Baerbock gesagt wurde, das würde nicht gehen. Und sie hat Jehova gesagt und deswegen, ja, muss das natürlich weg. Und hier in dem Ausschnitt haben sie es schon weggepiept. Und deswegen gibt es jetzt auch so ein Meme von wegen Baerbock sagt Piep. Einzelfall mit Blick auf Antisemitismus. Ich weiß aus einem ganz persönlichen Vorfall, genau eine ähnliche Geschichte, die genauso schlimm ist, wo es eine Bildergeschichte gab, wo das Wort vorkam und der Sohn meiner Bekannten dann gesagt hat, ich schreibe dazu keine Bildergeschichte. Und in der Konsequenz, das ist noch eine Stufe obendrauf, wurde irgendwann gesagt, also er störe jetzt hier den Schulunterricht und den Schulfrieden und nicht das offensichtlich mit diesem Arbeitsblatt, was falsch ist. Aber auf die Frage zurück, ist es absolut notwendig, dass wir im Rahmen der Kultusministerkonferenzen Leitlinien haben, die klar und deutlich machen, dass Dinge erstens nicht korrekt sind, dass kein Rassismus, Antisemitismus gibt und einfach falsche Darstellung von jüdischem Leben oder einfach von einer vielfältigen Gesellschaft. Weil Sie sagen, das ist jetzt kein Einzelfall mit Blick. Ja, Moment mal, was ist das denn für eine komische Mischformulierung wieder gewesen mit der vielfältigen Gesellschaft am Ende? Natürlich kann man die darstellen, wie man will. Das ist ja kein, das ist ja nicht wie das Judentum irgendwie. Ne? Was Traditionelles, was Gewachsenes, das ist ja Kopfobjekt. Die gibt's ja nicht. Piep. Ja. Piep, piep, piep. Wir haben ich würde noch piep sagen, piep. Und mein Lieblingspalindrom gibt's nicht mehr auf Wikipedia. War ja klar. Ja, aber auch die Kultusministerkonferenzen, wir wissen das genau, das ist alles so das Ding. Ne? Darauf wird es hinauslaufen. Damit werden wir uns beschäftigen unter einer Kanzlerin Baerbock oder generell mit einer grünen Beteiligung einer Regierung. Welche Worte müssen unbedingt weg? Welche Gedanken gehen nicht mehr? Na, also. Ich glaube, ich höre gleich nochmal das Lied vom Fredel Fesel über den Riesenneger im Nieselregen. Ja, genau das fehlt nämlich bei der Liste deutscher Palindrome auf Wikipedia. Wurde schon weggenommen. Mhm. Er darf nicht mehr im Regen. Darf nicht mehr. Nee, nee, nee. Der Fredel Fesel hat ja die Sowo-Sammer-Neger erfunden. Ich weiß, der darf das alles wahrscheinlich gar nicht mehr aufführen. Ja, stell dir mal vor, du bist Deutschlehrer und willst Palindrome erklären. Stell dir mal vor, du bist Deutschlehrer. Und Leo, spar Rapsöl. Was? Stell dir vor, du bist Lehrer und willst Mark Twain. Keiner geht hin. Genau. Das Kind war auf jeden Fall schon im Widerstand. Ja. Und im Brunnen. Ja. Das ist ein Beispiel. Das waren die Weltraumaffen, präsentiert vom Deutschen Institut für Humor, wenn man trotzdem lacht. Wir sind die ExpertInnen für HumorlosigkeitInnen. Geht in den Wald und merkt euch, es heißt Gendererzählung, nicht Gendertheorie, ja, ganz wichtig. Und lest Terrorisieren von der Theorisieren. Lest Knicklicht und geht auf thatsafespace.com. Nett. Ach, Was ist los mit mir? Fördert, was der Freiheit dient. Verschmettert, was ihr schadet. Reißt euren He-Man-Puppen die Arme aus, damit die schwächer sind. Und die Frauen denen lassen. Und die ärmer sind. Ja. Ja. Zahlt nicht mehr, als ihr müsst und bleibt trocken. Vor allem nicht für He-Man-Figuren.